Transparenz für die Ohren. Okay, keine Freiwillige, dann, wenn niemand was dagegen hat, mache ich die Sitzungsleitung der heutigen Vorstandssitzung am 21.07.2017. Wir beginnen um 20.39 Uhr. Versammlungsleitung, wie gerade festgestellt, mache ich. Masch, protokollieren tut die Isan. Das Arbeitspad ist wie üblich mit Tagesdatum zu finden und ich kopiere das nochmal eben in den Mumble-Chat für die, die möglicherweise gerade dazugekommen sind. Anwesend sind, jetzt gucke ich mal eben, ich lese von oben nach unten durch, bin ich, Packe ist da, Ronny, der Dennis, Ralf, Sokrates, Stahlrabe und Superkonduktor. Noch nicht da ist der Wastel, der ist auch als nicht da eingetragen. Ich stelle fest, der Vorstand ist beschlussfähig und stelle die übliche Frage zum vergangenen Protokoll. Gibt es Einwendungen zum Protokoll der Sitzung vom 7.7.? Dann bitte jetzt. Ich sehe gerade im Pad, dass wir da offiziell drüber abstimmen werden. Dann frage ich jetzt, gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen zum Protokoll der letzten Sitzung? Auch das ist nicht der Fall. Dann ist sie damit angenommen. Die Berichte des Landesvorstands. Anfangen würde der Paki, der mobil unterwegs ist und wahrscheinlich deshalb jetzt hier nichts verfassen kann. Ich denke, du lieferst nach. Alles klar, Paki, du lieferst nach. Wastel ist nicht da. Dennis, möchtest du jetzt was tun oder möchtest du im Verlauf der Sitzung was ausführen und wir springen gleich zurück? Ich hoffe, man versteht mich gut. Also ich bin gerade in der Berliner Geschäftsstelle auch mit Paki hier gerade hingefahren. Packe ich es an einem anderen Ort wie ich und sitze hier auch mit Achim, der auch heute hier einen Antrag vorstellt, also Achim, der Schatzmeister aus Berlin zusammen. Ich werde das gleich im Laufe der Sitzung nochmal nachtragen, ich kann das jetzt aber schon mal mündlich sagen. Gibt es ein Echo erstmal die Frage? Nö, ist ganz gut. Okay, also ich habe mich um einige Aufstellungsversammlungsdinge gekümmert, die wir hatten, dann gab es, also wir haben da ja noch eine Hallenfindung und so weiter. Dann auch schon um Bestellung bei dem P-Shop für die AV. Dann haben wir, was haben wir noch? Ich hatte ein Treffen mit Grumpy, mit Diermasch und Paki war auch dabei, Michelle kam auch. Da sind wir nochmal einige Termine durchgegangen in Vorbereitung, wie wir uns das jetzt so ein bisschen die Planung vorstellen. Das wird aber auch alles nochmal abgesegnet werden, beziehungsweise mit der Basis zusammen abgesegnet werden. Was haben wir noch? TDPA, viele Leute haben E-Mails von mir gekriegt, solche Sachen alles irgendwie. Ich trage das alles gleich nochmal zusammen. Danke dafür, Dennis. Falls ihr jetzt Fragen wollt, schießt los. Fragen an den Dennis stellen. Niemand kommt in den Sprechenraum, der Vorstand ist auch still. Dann wird es jetzt mit mir weitergehen. Ich verlese das schnell. Ich habe die AKMV Duisburg besucht. Ja klar, VL-Vorsitzung beim letzten Mal. Moderationsgespräch geführt, den Ort habe ich nicht dazu geschrieben, aus Gründen. Ich war bei der KMV Duisburg, habe Stammtische besucht, habe mich, so wie Dennis gerade eben erwähnt hat, auch mit ihm, Grumpy, Michelle und Paki in der LGS getroffen und verschiedene Themen besprochen, auch AV-Vorbereitungen gemacht. War in einer kurzfristig notwendig gewordenen nicht öffentlichen LAVO-Sitzung dabei, habe Moderationsgespräch geführt, habe natürlich wie immer Tickets bearbeitet, Mails und Telefonate geführt und ein bisschen Mailinglisten-Moderation gemacht. Möglicherweise was vergessen, aber das sind die wesentlichen Dinge. Damit bin ich fertig. Wenn jemand Fragen hat, dann bitte jetzt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wäre der Bernd jetzt an der Reihe. Ja, vielen Dank, Masch. Also, ich bin ein bisschen angesäuert. Ich habe kein Mail von dir gekriegt, lieber Roni. Das prangere ich hier erstmal an bei der Gelegenheit. Ich habe nicht so viel gemacht. Ich habe, glaube ich, befinde mich mehr immer noch so im Urlaubsmodus. Ich war bei der Sprechstunde in der vergangenen Woche. Ich war bei der außerordentlichen Vorstandssitzung in der vergangenen Woche. Ich habe diverse Tickets bearbeitet. Das andere, was ich gemacht habe, eignet sich leider nichts für den öffentlichen Teil, macht aber nochmal diverse Absprachen im nicht öffentlichen Teil notwendig. Das wäre es von mir. Danke sehr. Danke, Bernd. Gibt es Fragen an den Bernd? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann Ralf, du bitte. Jo, ein bisschen mehr Tickets als die letzte Zeit, ein paar Mitgliederlisten für VKV, KMV-Versammlungen und AVs, einiges per Telefon, was zu klären war, Mitgliederdaten gepflegt, Eintritt, Austritt und so Zeugs, immer noch die Vorbereitung für Streichungen, Da ist noch ein bisschen mehr zu tun, wie ich erwartet hatte. Das heißt, doch noch aufwendiger. Ich glaube nicht, dass ich bis zur tatsächlichen AV alle Leute rauskriege, die rauszukriegen wären. Aber das liegt ja daran, dass die Einladungen deutlich mehr rausgeschickt werden müssen. Ja, und wir hatten dann eine NÖ-Besprechung noch, wobei das aus aktuellem Anlass einfach so stattgefunden hat und wahrscheinlich auch heute nochmal weitergeht. Danke, Ralf. Gibt es Fragen an Ralf? Ist nicht der Fall, dann geht's schon weiter mit dem Daniel. Ja, ich habe die üblichen Kleinigkeiten gemacht, so ein paar Tickets, Umlaufbeschlüsse, auch ein paar Mails geschrieben, das ist alles immer noch nicht viel. Und diesen NÖ-Teil zu diesen diversen aktuellen Themen habe ich auch mitgemacht, das war etwas aufwendiger. Bis dann. Danke, Daniel. Gibt es hier Fragen? Ist nicht der Fall, dann wäre jetzt der Wupper-Jojo dran, der aber nicht da ist. Dann wären wir schon im Bereich Berichte und Statistik, die zwischen der Zeile 79 und 97 im Pad zu lesen sind. Ich glaube, das verlese ich jetzt nicht alles. Und kommen zum Bereich Termine. Wir werden haben am 23. und 24. diesen Monats die General Assembly der PPI in Berlin. Mit Sicherheit ein sehr interessantes Event, wo vielleicht Kurzentschlossene sich auch noch entscheiden, dorthin zu fahren. Ich höre ja gerade Dennis, Bucky sind schon dort. Am 30. und 31.7. ist die JUPI-Bundesmitgliederversammlung in Würzburg. Wer sich dafür genaueres interessiert, darf gerne den Jojo fragen. Am 27. und 28.8. haben wir unseren Bundesparteitag in Wolfenbüttel. Am 26. bis 28.8., also zeitlich in Teilen, konkurrierend, ist der NRW-Tag in Düsseldorf. NRW wird 70. Am 4.9. Landtagswahl MECPOM. Oder Mecklenburg-Vorpommern, ich will da ja nicht zu kurz sprechen. Am 10.9. feiern wir 10 Jahre Piratenpartei in Berlin, auch das sicherlich ein geiles Event. Am 11.9. finden die Kommunalwahlen in Niedersachsen statt. Am 17.9. gibt es bundesweit sieben Stopp-TTIP-Demos, unter anderem eine davon in Köln. Am 18.9. ist die Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Ich glaube, ein Datum, ja, auf das wir mit Spannung blicken. Am 24. und bis 25.9. haben wir unsere Aufstellungsversammlung in NRW. Da ist noch einiges in Planungsarbeit. Der Link dazu ist hier vermerkt. Am 19. bis 20.11. wollen wir unseren dritten Landesparteitag machen. Auch der ist noch in Planung. Und am 30.7. lese ich ja gerade reingeschrieben, genau, machen wir in NRW unsere LAVO-Klausur. So viel zu Terminen. Wer jetzt noch einen dazusetzen möchte, ganz schnell, hat jetzt die Gelegenheit. Sonst sind wir beim Workflow seit der letzten Sitzung. Da gibt es die Punkte Wahlprüfstein. Dafür sind Paki und ich verantwortlich und wir müssen leider sagen, wir müssen das nochmal bis zur nächsten Sitzung verschieben, weil wir nichts wesentlich vorangetrieben haben. Das hat terminliche Gründe. Gibt es dazu Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir beim Punkt Programmkommission. Hier ist der Wastel-Umsetzungsbeauftragt, ist nicht im Raum. Insofern gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen. Weiß da jemand was? Dann komme ich jetzt, da das nicht der Fall ist, zum nächsten Punkt Wahlkampfkoordination. Jojo ist nicht da. Hier gibt es, glaube ich, auch keine, zumindest keine mir bekannten Neuigkeiten. Also wieder Vorlage in der nächsten Sitzung. So, jetzt lese ich LAVO-Sprechstunde mit Fraktionen. Um 21 Uhr in der LAVO-Sprechstunde. Thema Barrierefreiheit mit Mitgliedern der Fraktion. Das Projekt wurde verschoben. Dennis schreibt dazu Treffen am Samstag mit Grumpy, das hat ja stattgefunden und wir machen eine Wiedervorlage zur nächsten Sitzung. Oder kannst du was Frisches berichten, Dennis? Nein, aktuell nicht. Das ist ja das, wir gesagt haben, wir wollen versuchen, die kommunalen Themen auf Landesebene zu platzieren. Da hatten wir auch damals ein Konzept so ausgedacht, was wir dann gemerkt haben, was nicht so ganz funktioniert und sind dann nochmal zurück ans Zeichenbrett gegangen. Und auch aufgrund hier terminlicher Dinge ist dieses Zeichenbrett nicht weiß, aber noch nicht so ganz ausgediegen, dass wir sagen, okay, damit können wir jetzt rausgehen. Und Grumpy hat jetzt auch Urlaub. Danke, Dennis. Gut, dann werden wir das auch zur Wiedervorlage bringen. Vermutlich erst in der übernächsten Sitzung. Der nächste Punkt ist die Sperrklausel-Klage. Ich glaube, hier ist auch nichts Neues zu berichten. Paki schreibt, dass dann noch auf die Rückmeldung der verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten gewartet wird. Bernd hat was dazu gesagt. Ihr seid beide hier, Bernd oder und Paki. Ich nehme Ich nehme da die Verantwortung, also ich bin verantwortlich für die Verzögerung, ich nehme auch die Schuld da voll und ganz auf mich. Da hänge ich ein bisschen, ich versuche das so schnell wie möglich umzusetzen. Das Thema Sperrklausel oder vielmehr Kosten für den ganzen Vorgang steht ja, glaube ich, heute sowieso auf der Tagesordnung. Genau, danke Bernd. Gibt es dazu Fragen? Auch da sehe ich keine Fragenden im Sprechenraum. Dann geht's weiter mit der Ausschreibung LAFO-Team. Diese Ausschreibung wird neu gemacht und für die Übergangszeit, so ist es beim letzten Mal gesprochen worden, wird Jojo, sag mal, die Vivaco unterstützen oder im Falle eines Ausfalles ersetzen. Dann wären wir schon beim Punkt. Infos der Fraktion, Zeile 154. Mag da jetzt jemand etwas berichten? Moni ist im Sprechenraum. Moni, bitte. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte so ein bisschen was aus der Fraktion erzählen, wenn das okay ist. Prima. Also es ist ja nicht viel passiert, weil wir Sommerpause haben. Nichtsdestotrotz, das werdet ihr mitbekommen haben, haben wir am Mittwoch gestern ein Pressefrühstück gegeben zum Thema digitaler Kompass. Was ich sehr spannend fand, es ist im Radio gelaufen, es ist in den Zeitungen aufgetaucht. Und zum einen ist irgendwie ganz klar geworden von den Journalisten, die da waren, das waren vom WDR, von der WAZ und vom Deutschlandradio, dass sie, die Hauptfrage war eigentlich, warum kommt das erst jetzt? Warum habt ihr das nicht 2012 sofort gemacht? Also wir hätten das nicht gekonnt, aber wo irgendwie von den Journalisten ganz klar war, Mensch, das ist doch euer Thema und schafft ihr es jetzt tatsächlich noch mit diesem Thema bis zur Wahl, das wieder als euer Kern- und Kompetenzthema in die Öffentlichkeit zu tragen. Und dann haben sie mich halt gefragt, ob das denn halt dann auch Bestandteil unseres Wahlprogramms oder Grundstein unseres Wahlprogramms wäre, weil das wäre doch das, wo man uns die Kompetenzen zuschreibt. Da habe ich dann erstmal so ganz keck ja klar gesagt. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall in irgendeiner Form nochmal darüber sprechen, wie wir tatsächlich diesen digitalen Kompass, den wir da entwickelt haben, mit, wie wir den in den Wahlkampf tragen können. Und ich fand halt spannend, dass von den Journalisten tatsächlich kam, das seid doch ihr und damit könnt ihr doch was rausholen. Ich fand das relativ positiv. Und die Journalisten haben halt auch gesagt, sie würden diesen Prozess jetzt auch verfolgen, haben gefragt, was wir anpeilen an Beteiligung bei diesem digitalen Kompass. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch einfach bitten, das auf wirklich allen Kanälen zu verteilen, Leute zu animieren, da mitzutun und mitzumachen. Und wenn ihr selber euch da beteiligt, vielleicht, wir sind ja hier unter uns, nicht unbedingt sich mit einer E-Mail-Adresse anzumelden, mit einer Parteiadresse. Weil wenn dann nachher geguckt wird halt vom WDR oder so, und das sind dann halt nur Parteileute, die da mitmachen, dann glaube ich, ist das nicht so richtig schön nach außen. Also hier nochmal ganz klar der Aufruf, bitte beteiligt euch. Gebt es weiter, twittert, was das Zeug hält. Ich bemühe mich jetzt die Tage auch, immer wieder zu twittern. Vielleicht beim Twittern nicht sofort 15 Mal auf einmal retweeten, sondern so ein bisschen zeitversetzt zu gucken. Also ich fände das total cool, wenn wir es schaffen würden, auf Twitter den Hashtag zu trenden. Das ist so das, was ich mir im Moment vorstelle. Ich werde immer wieder jetzt Tweets auch loslassen, wenn ihr ein bisschen darauf achtet, dass ihr die alle nett retweetet, kommentiert, was auch immer, dass wir da ins Gespräch kommen mit dem Ding. Danke, Moni. Darf ich dazu mal was sagen? Ich darf offenbar. Ja, klar. Ja, Moni, ich möchte Moni da unterstützen und nicht nur Moni, sondern auch alle anderen, die sich auf Twitter Mühe geben, unsere Themen nach draußen zu tragen. Also das mit den Katzenbildern, das ist jetzt 3 Jahre her, aber Katzenbilder haben 100-mal mehr Readfeeds bekommen als politische Inhalte, das wisst ihr alle. Wenn ihr irgendwas Geiles lest von irgendwelchen Leuten, die für uns ihre Nase nach draußen halten, sei es Landtagsabgeordneten oder kommunale Abgeordnete oder von mir aus auch der Vorstand, retweetet das. Das muss ja nicht der geilste Tweet des Jahrhunderts sein, den ihr da retweetet, aber retweetet das, damit das einfach irgendwie in die Welt kommt. Sonst funktioniert das auch mit diesem viralen Wahlkampf nicht. Danke, Stahlrabe. Das kann und will ich nur gerne unterstützen. Moni, wenn du fertig bist, auch dir danke. Wenn ich noch einen Satz sagen darf. Das ist tatsächlich ein müßiges Unterfangen. Ich versuche das jetzt auf Twitter und auf Facebook, aber das gelingt uns tatsächlich nur, wenn wir das ein bisschen strategisch auch angehen. Ich werde jetzt also auch nicht alle diese Videos auf Twitter posten, sondern jeden Tag eins, dass man das am Laufen hält und nicht, das, wir haben ja oft so irgendwie, das ist dann ein so ein Blitz, dann läuft das 2 Stunden, alles ist unterwegs und dann ist das Thema durch. Wir müssen einfach gucken, dass wir das jetzt wirklich mal für, weiß nicht, 3-4 Wochen immer wieder neu Dinge platzieren, ne, immer wieder mit einer neuen Formulierung. Also ich will das gerne tun. Ich habe im Moment auch ein bisschen Zeit dafür, aber das schaffe ich nicht, wenn da nicht Leute da sind, die das dann retweeten. Es gibt inzwischen eine Retweet-Gruppe bei Twitter. Ich weiß nicht, wer von euch da so bei ist, aber achtet bitte drauf, dass ihr dann wirklich, dass wir das streuen. Denn ich kann für meinen Teil nur sagen, dass ich in den letzten, weiß ich nicht, 4-5 Monaten, ich schätze mal so, ja, knapp 50 Leute habe, die mir folgen, die aus dem Bildungsbereich kommen, die aus dem Bereich Informatik kommen, die von Universitäten kommen. Nur auf diese Weise schaffen wir es dann tatsächlich auch mal Leute anzusprechen, die möglicherweise nicht bei Piraten sind und die das spannend finden, sich vielleicht beteiligen oder uns möglicherweise dann auch wählen. Insofern bitte, bitte helft mir damit. Ja, danke Moni. Kann ich nur unterstützen. Also Twitter ist zwar nicht unser Parteimedium, aber durchaus ein Kommunikationskanal, den wir nutzen sollten. Zur Sache als solcher, zum digitalen Kompass, finde ich spannend, wie es sich entwickelt hat. Ich war ja in Berlin dabei, als das so losging und auf die Schiene gesetzt wurde. Und mich freut besonders, dass du jetzt wiedergeben konntest, dass in der Presse durchaus damit ein, ich sag mal, Interesse geweckt worden ist. Ich habe eine Wortmeldung vom Superkonduktor. Ja, vielen Dank, Masch. Ich habe 2 kleine Ergänzungsfragen. Also erstmal +1 für Stahlrabe, auch +1 für deinen Einsatz, Moni. Gar keine Frage. Habe ich das richtig verstanden? Da waren 3 bei dem Pressefrühstück 3 Journalisten oder ja. 3 Medien vielmehr. Ja. Okay. Das wievielte Pressefrühstück waren das eigentlich? Also wir machen das eigentlich nicht mehr, weil die Resonanz nicht so riesengroß ist. Es ist ja immer peinlich, wenn dann keiner kommt. Also 3 war jetzt, also 5 wären toll gewesen, 3 waren okay. Ich habe es selber nicht gehört, aber ich habe von anderen mitbekommen, dass auf WDR2 gestern Nachmittag stündlich darüber in den Nachrichten berichtet wurde, halt auch, was ich dazu gesagt habe. Und dadurch, dass irgendwie kein anderer Zeit hat, bin ich jetzt offensichtlich das Gesicht dieses digitalen Kompasses, egal. Aber ich sag mal, wann haben wir das zuletzt gehabt, dass wir stündlich in den WDR2-Nachrichten unterwegs waren mit einem Thema? Insofern, ne, das ist etwas, wo die Medien sagen, ja, das haben die gestern auch gesagt, das glaubt euch auch jeder, das ist eure Kompetenz. Und da weiß auch jeder, dass ihr da weiter seid als alle anderen. Also please, lass uns das nutzen. Denn dann habe ich ihnen nochmal erklärt, dass das nicht einseitig ist, weil Digitalisierung spielt halt in allen Ausschüssen eine Rolle. Das hat was mit Sozialpolitik zu tun, das hat was mit Bildung zu tun, das hat was mit Umwelt und mit Gesundheit zu tun. Das heißt, dieses Argument, ihr seid ja gar nicht breit aufgestellt, das ist ja einfach nicht wahr, weil diese Digitalisierung alle Bereiche durchzieht. Und ich glaube, das haben sie gestern ja tatsächlich auch mitgekriegt und haben das positiv gesehen. Und wir haben so ein paar Medien, die sind uns wirklich noch ganz gut gesonnen. Und ich finde, ne, lass uns auf die bauen und gucken, dass wir da vorankommen. Ja, danke Moni nochmal. Ich habe noch die Vaku im Sprechenraum, die hat zwar keine Wortmeldung angemeldet, aber möchte vielleicht doch was sagen. Doch, ja, ich hatte mich irgendwie schon gemeldet. Ich oute mich jetzt mal als Dummchen. Ehrlich gesagt, ich hatte noch keine Zeit, mich mit diesem digitalen Kompass zu befassen. Und ich habe auch irgendwie noch nicht gesehen, dass das jetzt so bei der Basis mal irgendwie erklärend angekommen ist. Also ich fände es super, wenn es einen Text gäbe für ja, die ganzen kommunalen Webseiten, wo wir einfach das auch noch mit promoten können. Und die Frage wäre eben auch noch, ob es noch einen Flyer dazu gibt, den man verteilen kann. Ich kann das vielleicht sofort beantworten. Es gibt diesen digitalen Kompass tatsächlich als Heftchen mit allen 36 Forderungen, die da drin steht. Aber ich glaube, dass es kein Problem ist, dafür für die kommunalen Websites einen Text zu verfassen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so einfach sagen kann, aber ich würde das halt machen. Müsst ihr mir nur sagen, wie ich den loswerde. Wenn ihr dann die Verteilung übernehmt, dann kann ich den sicherlich in den nächsten 2-3 Tagen machen. Ja, mach das bitte, Moni, und dann gibst es uns in den LAVO und Dennis und oder ich verteilen das. Jo. Alles klar. Wir haben ja auch die Mailingliste Acker Kommunal. Ich glaube, da lesen die Leute, die das angeht, mit und die die Webseiten betreuen. Ja, danke, Vako. Ich denke, beide Wege wären sinnvoll. Ich sehe unten noch weitere oder einen weiteren MDL zumindest. Mag da noch mehr gesprochen werden? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir jetzt zu den Anträgen an den Landesvorstand. Hier geht's los mit einem Finanzantrag in Wiedervorlage. Manfred? Ja. Herr Danebott ist gerade in den Sprechenraum gehüpft. Jetzt ist er zwar wieder draußen, ja, aber gerade drin. Zurück. Ja, Danebott, sprich bitte. Ich wollte nur kurz Moin sagen. Ich habe jetzt im Moment nichts Spezielles. Ich warte auch auf die Anträge. Ich hatte ja noch einen heute losgeschickt. Ich weiß nicht, der ist sicher bei euch angekommen. Ne? Wenn du den heute losgeschickt hast, muss ich gestehen, ich habe heute Nachmittag nicht mehr reingeguckt, kann ich das nicht beantworten. Es geht um eine Unterstützung für Demonstration am Atomkraftwerk in Lingen jetzt im Herbst. Da wollen die Anti-AKW-Bewegung gerne eine größere Sache draus machen. Ist für uns relevant, weil Lingen einmal sehr dicht noch in Nordrhein-Westfalen liegt und zum anderen aus der Urananreicherungsanlage halt da das Zeug hin transportiert wird, was sie dann weiterverwerten und da bauen die Brennelemente in Lingen und ja, steht auch ein Atomkraftwerk. Ja, aber das hat ja schon Tradition, zumindest weiß ich, dass der KV Wesel sich da über Jahre hinweg immer wieder hat sehen lassen. Ich denke, dass wir diesen Antrag dann in der nächsten Sitzung behandeln werden. Also die wollen gerne, die suchen Unterstützer, die sie dann veröffentlichen. Das, ich meine auch, das hätten wir schon mal gehabt. Die haben das vielleicht nur nicht mitgekriegt, dass wir das schon unterstützen. Ich weiß nicht, war das Lingen oder irgendwas anderes. Ich bin jetzt auch ein bisschen durcheinander. Aber egal, ich sehe da auch kein Problem. Das ist ja unsere, inhaltlich ist das ja unsere Linie. Also ich kann bestätigen, ja, ich erinnere mich auch daran, dass schon unterstützt wurde. Ich meine, es war vor 2 Jahren. Danebott, wogegen war das? Bei welchem AKW? Lingen in Niedersachsen, im Emsland. Dankeschön. Können wir das nicht in Umläufen machen? Ja, selbst wenn wir es im Umlauf machen, werden wir es ja in der nächsten Sitzung kurz verlesen. Gut, danke dafür, Danebott. Wenn jetzt kein weiterer in den Sprechenraum kommt, dann ist tatsächlich der Bereich Infos der Fraktion abgeschlossen. Und wir kommen zu den Anträgen an den Landesvorstand. Der Bernd hatte schon gefragt, ob wir gerade Anträge machen. Ja, wir machen jetzt Anträge, Bernd. Der erste Antrag, um den es hier geht, ist ein Finanzantrag mit der Ticketnummer 206470, Titel Line Survey Komfort Update. Der ist vom 3.7. Wir haben den in der letzten Sitzung geschoben, weil wir noch Nachfragen hatten. Der Antrag selber lautet, der Vorstand beschließt 99 Euro, Klammer auf jährlich, Klammer zu, für ein Update der Lime Survey Instanz. Und dann hört der Text im Titel auf. Ich habe den Fulleren irgendwann schon mal gesehen. Wenn jetzt der Antragsteller oder ein Vertreter hier im Raum ist, möge er bitte in den Sprechenraum kommen, um zu dem Antrag noch was zu sagen. Also, es geht da, irgendwie stehe ich da als Antragsteller drin. Das hatten wir schon letzte Sitzung so. Also hier geht es tatsächlich um ein Update für die Lime-Server-Instanz, damit Updates schneller gemacht werden können, um nicht die ganzen Plugins anzupassen. So hatte das der Stone Pirate gesagt. So, der ist jetzt leider nicht hier. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er eingeladen wurde. Ich persönlich würde dazu tendieren, dieses Update bzw. diesen Antrag anzunehmen. Danke, Dennis. Ich erinnere das auch so aus der letzten Sitzung. Ich weiß, dass ich gesagt habe, ich hätte den Antragsteller dazu gerne nochmal gehört, um konkret den gesparten Arbeitsaufwand abzuklären. Ich kann mich in der letzten Sitzung noch erinnern, dass ich da nichts zu gesagt habe, weil ich hier die ganze Zeit gedacht habe, brauchen wir die wirklich? Brauchen wir die Instanz hier in NRW? Da hätte ich gerne ganz kurzes Statement von euch jeweils zu. Also ich tendiere da auch zu, ja, aber brauchen wir sie? Wir haben sie schon einige Male benutzt. Wir können sicherlich auch die vom Bund benutzen. Ist das so oder ist das eine Arbeitserleichterung, wenn wir das hier von NRW aus machen? Ich würde es auf jeden Fall als Geschwindigkeit sehen, dass es wesentlich schneller gehen kann. Genau. Also es ist, ich sag mal, es ist zugänglicher, wenn wir es über NRW machen und nicht über den Bund. Und ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass die Mails vom Bund manchmal bei großen Datenmengen hängen, was dann auch mehrere Tage Verzug auslösen könnte. Also sollen wir jetzt durchstimmen? Ich würde es noch weitergehend verschieben, weil die Frage, ob es da eine Frist gibt, bis zu der höchstens geschoben werden kann, von Dennis mit einem Nein beantwortet wurde. Insofern besteht keine Eilbedürftigkeit. Ich versuche dann nochmal den Stone Pirate zu erreichen. und ihn in eine Sitzung zu bringen. Danke, Dennis. Ja, dann frage ich mal meine lieben Kollegen, ob ihr alle mit dem Verschieben einverstanden seid. Oder ich stelle die Gegenfrage, wer hat was dagegen, dass wir das nochmal schieben? Keine Gegenstimmen, dann schieben wir das noch einmal. Gut, der nächste Antrag ist auch vom Typ Finanzen. Ticketnummer 207478, Antrag auf Zuwendungen. Antragstellerin ist die Jessica. Und jetzt wird hier rein und raus kopiert und ich muss gucken, wo ich lesen muss. Der Antrag ist schon vom 29. Juni diesen Jahres. Den haben wir auch geschoben, weil der nicht vertreten werden konnte, wenn ich das richtig erinnere. Ich lese kurz den Text vor. Der Vorstand der Piratenpartei Deutschland Nordrhein-Westfalen möge beschließen, dem Landesverband Berlin zweckgebundene Zuwendungen gemäß der hierbei liegenden Wunschliste zu beschließen. Unter, jetzt folgt ein Link, oder im Anschluss an die Mail findet ihr unsere aktuelle Wunschliste für Spenden und Zuwendungen. So, der Achim sitzt neben dem Dennis, wenn ich das richtig erinnere. Dennis, stimmt das? Warte mal kurz. Da gibt es einen Konkurrenzantrag. So, das stimmt. Moment. Das stimmt, der sitzt hier, der hat auch selber ein eigenes Mumble. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hier hin. Achim, sage ich jetzt einfach mal, spring nochmal in den Sprechenraum. Wundervoll. Und jetzt versuchst du noch zu sprechen. Na, dann versuche ich doch mal. Und, komme ich an? Komme nicht an? Ja, doch, komm an. Gut. Hallo, Achim. Wunderbar. Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Ja, zu dem Antrag, klar, ich meine, ihr wisst ja selber, ihr habt dieses Jahr genauso noch die ganze Sache vor euch und dementsprechend, ja, ohne Geld können wir so wenig wie möglich oder können wir nicht so viel gute Werbung machen und so weiter. Und ja, dementsprechend haben wir einfach mal aufgelistet, wo wir einfach Geld noch benötigen würden, wo wir einfach, ja, noch mehr machen können, um einfach Wähler zu animieren und zu wählen. Und dementsprechend soll ich noch mal vorlegen oder sagen, ich bin ein bisschen so mal so verunsichert, weil ich kenne Mammel nicht so. Ja, also ich bin das dritte Mal oder vierte Mal im Mammel. Ich habe keine Person vor mir. Und von daher müsst ihr mir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, ja. Darf ich was sagen? Ja. Also für das Plenum hier, für unsere Zuhörer. Der Antrag, der ist nicht so ganz so neu, der ist schon ein paar Tage alt, vielleicht schon mal mehr als ein paar Tage und das Ansinnen als solches ist ja sowieso schon länger bekannt. Und in der einen oder anderen Konstellation und auch etwas breiter hat sich der Vorstand untereinander natürlich schon mal ausgetauscht und mal so abgeklopft, was wäre denn möglich, was wäre denn vielleicht sinnvoll und so. Und ganz allgemein haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das hier in der öffentlichen Sitzung mal zur Diskussion stellen wollen. Und ich würde doch das Plenum, also alle einzelnen Leute, die da unten sind, mal bitten, ganz kurz die Meinung dazu zu sagen, bevor sich der Vorstand hier statet, was er sich dazu ausgedacht hat. Ist es sinnvoll, Geld nach Berlin zu geben? Wenn ja, wie viel und wofür? Genau, Daniel, danke. Deshalb habe ich auch die Wunschliste mal in den Mumble-Chat gepastet, damit sich die Leute da mal reinlesen können. Aber Stimmen dazu würde ich jetzt auch gerne hören. Kommt bitte hoch in den Sprechenraum. Dazu sollte gesagt sein, dass diese Wunschliste natürlich keine fixe Sache ist, sondern das sind nur Ideen und Vorschläge, wofür man das Geld natürlich investieren könnte. Das gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten oder eben auch noch ganz andere Möglichkeiten. Aber das waren erstmal so Ideengeber, wo jetzt der LV Berlin konkret Finanzen benötigt. Der Korax. Ich war, glaube ich, vorher im Channel. Ja, das stimmt. Ich dachte, du wolltest was zu einem konkurrierenden Antrag sagen. Wenn du zu diesem was sagen möchtest, bitte gerne bestenfalls. Dankeschön. Ja, er spielt natürlich rein. Also ich würde gerne ein Statement grundsätzlich zum Sponsoring von Berlin sagen. Ich halte die Berlin-Wahl für federführend und auch für wichtig. Ist auch Bestandteil des Teil, ja, Arsch? Ich zündete mir eine Zigarette an, Entschuldigung. Alles klar. Ist auch Teil des konkurrierenden Antrags, nämlich hier geht es konkret um die Hanfparade. Die ist, glaube ich, in der Wunschliste mit 5.000 Euro veranschlagt. Die Kalkulation ist auch gar nicht so verkehrt. All dieweil allerdings der LV Berlin da weniger hintersteckt, sondern inzwischen, da es eine Bundesbeauftragung gibt, kann man, glaube ich, die Hanfparade in diesem Antrag vernachlässigen, weil es kommt gleich noch ein anderer. Dankeschön. Danke bestenfalls. Jetzt der Korax. Ja, schönen guten Abend. Ich war vor 2 oder 3 Wochen in der Vorstandssitzung von Schleswig-Holstein und der Antrag ist ja schon ein paar Wochen alt. Und der ist, glaube ich, vorhergestellt worden, bevor das mit der Hüpfburg alles wieder rückabgewickelt wurde. Und der wurde in der Vorstandssitzung Schleswig-Holstein, der hat ja wohl der Wolfgang Dudder vorher mit dem Bruno Gerd Kramm telefoniert. Und Berlin hat, ja, Wunschliste ist immer schön. Wer kann nicht immer Geld und Sachen gebrauchen? Aber Berlin hat wohl, braucht Leute, Manpower, die Plakate hängen, machen, tun. Und weniger jetzt im Moment Geld. Und NRW hat ja auch noch einen Wahlkampf demnächst zu wuppen und wir sollten schon ein bisschen unser Geld zusammenhalten. Meine Meinung. Danke. Danke, Korax. Könnte Achim dazu was sagen, wie sehr Sie Geld brauchen? Ja, dringend. Darum sind wir ja hier. Erstmal viele Grüße nach Berlin auf diesem Wege übrigens. Achim, möchtest du was dazu sagen? Ja, natürlich. Ich meine, klar, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ihr habt auch eine Möglichkeit oder ihr habt ja auch irgendwie Wahlkampf und so weiter. Klar, brauchen wir alle Geld und so. Und aber wie auch schon festgestellt wurde, denke ich mir, dass Berlin doch eine ziemlich ja, wichtige Situation oder wichtige Wahl ist. Und dementsprechend können wir schon Dinge gebrauchen. Zum Beispiel, wenn man jetzt Berliner Fenster, das ist zum Beispiel so eine Werbung, Werbespots, die wir in U-Bahn und so weiter packen könnten. Und das sind, sagen wir so, viele Menschen sehen dann einfach so. Wir müssen einfach uns auf uns aufmerksam machen. Wir haben zurzeit kaum Unterstützung von den ganzen Zeitungen und so weiter. Wir werden hier ziemlich ignoriert. Also warum, wieso, weshalb, ist schwer zu sagen. Klar, weil wir noch nicht über 3,5 oder 3% sind und so weiter. Und deswegen brauchen wir dringendst Aufmerksamkeit. Also wenn nicht die Zeitungen das für uns machen, dann müssen wir das selber in irgendeiner Form auf die Reihe bekommen, dass die Menschen einfach sehen, ja, wir sind noch da und wir sind so bereit, eben auch wieder ins Abgeordnetenhaus einzuziehen, auch mit den Erfahrungen, die wir machen. Und das ist ganz wichtig, dass wir sozusagen ja, hier der Bevölkerung von Berlin klar machen, dass wir wieder da sind. Und dafür benötigen wir einfach ja, mehr Geld, als wir jetzt eben zu haben, ganz klar. Oder benötigen, Mann. Ich meine, das ist ja selber, was das alles kostet und so weiter. Dementsprechend, ja, würde ich mich eben freuen, wenn ihr hier uns unterstützt. Deswegen haben wir auch eine Wunschliste gemacht, weil hier auch immer so viele Dinge sind, dass man unseren Haushalt irgendwie, was hier alles im Raum gestanden hat, also ganz schlimm. Also Wahlkampf heißt es. Alles das, was jetzt noch reinkommt, geht in den Wahlkampf. Also danke. Danke, Achim. Ich habe den Michel im Sprechenraum, aber eine Wortmeldung vom Bernd. Wenn die jetzt wichtiger ist, Bernd, ziehe ich dich vor. Das kann ich nicht beurteilen. Natürlich ist der Michel wichtiger, Menschenskind. Gut, dann ziehe ich dich dennoch vor. Nein, der ist wichtiger. De facto, definitiv. Gut, der Bernd setzt sich hinten dran. Michel, bitte. Ihr seid witzig. Bin ich natürlich nicht. Bin hier kein Vorstand, bin nur einfaches Mitglied. Natürlich ist der Bernd wichtiger. Aber bevor wir das Spiel Wer ist wichtiger spielen, der Korax hat gerade eine wichtige Sache gesagt, die man auch durchaus in die Überlegungen einbeziehen könnte, nämlich ganz einfach, wenn Manpower fehlt, könnte man aus NRW durchaus all das, was Manpower bringt, / Manpower ersetzt, ohne jegliche Bedenken finanzieren. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wenn es in Berlin nichts wird, dann können wir in NRW sowieso packen. Von daher ist es total wichtig, Berlin zu unterstützen. Und da zählt auch nicht das Argument, wir haben demnächst einen eigenen Wahlkampf. Wie gesagt, wenn Berlin nichts wird, wird bei uns eh nichts. Wenn ich dann sowas sehe wie Reisebüro oder Fahrzeugmiete für Plakatierung, was eben auch Manpower ersetzt oder zumindest vereinfacht, sodass man hinterher mehr Manpower hat, oder so Sachen wie eine Wahlkampfzentrale oder zentrales Lager, damit man eine gewisse Organisation aufbauen kann, das spart alles am Ende Manpower und das spart alles am Ende Arbeitskraft, die anderswo eingesetzt werden kann. Und deswegen glaube ich, dass einiges auf dieser Liste durchaus unterstützenswert ist und wir sollten da als NRW auf jeden Fall Geld hingeben. Ohne Berlin kein Landtag NRW. Danke, Michel. Ja, wir hatten uns im Vorstand auch schon einige Gedanken zu dem, was du jetzt angesprochen hast, gemacht. Dazu kommen wir vielleicht später. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich eben nicht die Personen mit wichtig qualifizieren wollte, sondern das, was sie sagen werden, mit wichtig qualifizieren wollte. Also Bernd, du bist dran. Ja, vielen Dank. Das kommt so aus Gleiche raus wahrscheinlich. Also, ich finde so eine Wunschliste erstmal grundsätzlich peinlich. Wenn Berlin einen Finanzbedarf hat, dann haben die einen Finanzbedarf, dann werde ich mich da nicht einmischen und sagen, dass das ist eine sinnvolle Ausgabe oder das ist eine weniger sinnvolle. Ich gehe davon aus, dass die sehr wohl wissen, was sie mit dem Geld anfangen müssen, können und wollen. So, das als erstes mal vorweg. Ja, ich bin im großen Teil bei Michel. Ich werde ihn zu gegebener Zeit an seine Aussage nochmal erinnern. Wenn Berlin nichts wird, dann können wir hier sowieso einpacken. Das lasse ich einfach mal unkommentiert so stehen. Nichtsdestotrotz, ich hatte vor einiger Zeit bereits schon mal einen Forecast gemacht für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Das heißt, bis die nächsten voraussichtlichen Rückzahlungen oder Rückzahlungsansprüche der Land- und Bundestagsverwaltung abgegolten sind. Alles, was wir nach Berlin geben, würde de facto von unserem Wahlkampfbudget für 2017 abgehen. Das heißt also, die Summe, die zumindest mal so da schwebt, würde sich um diesen Betrag dezimieren. Es gibt keine weiteren Reserven mehr oder irgendwelche Sparstrümpfe noch unter Omas Kopfkissen, ja, wo wir noch ein paar 10.000 Euro rausziehen können. Im Prinzip wäre das ein Budget und alles, was wir nach Berlin geben, haben wir hier nicht mehr zur Verfügung. Das ist erstmal grundsätzlich, das ist keinerlei, ist auch nicht wertend gemeint. Wir hatten uns, glaube ich, in der letzten Woche auch darüber mal Gedanken gemacht, ob man das als, ich sag mal, als reine Zuwendung machen kann, sehen will oder als in Anführungszeichen Darlehen. Wir hatten, ich glaube, vor einigen Jahren zur, ich meine, Landtagswahl Landtagswahl Niedersachsen, hatten wir Niedersachsen oder hatte der damalige Vorstand, Entschuldigung, genauer gesagt, der damalige Vorstand Niedersachsen ein, in Anführungszeichen, Darlehen gewährt, das dann auch nach gegebener Zeit zurückgezahlt wurde. Das wäre halt die andere Möglichkeit. Oder aber, wenn wir im nächsten Jahr, gesetzt im Fall, dass Berlin reinkommt, woran wir ja nicht zweifeln, wenn wir im nächsten Jahr finanzielle Unterstützung brauchen, dann gehe ich davon aus, dass Berlin sich ebenfalls großzügig zeigt. Danke sehr. Danke, Bernd. Den Paki habe ich jetzt von Sprechen in Vorstand verschoben und eine Wortmeldung habe ich vom Dennis. Dennis, bitte. Genau, nochmal zu dem, was Michel sagte. Michel hat ja vollkommen recht. Manpower ersetzen, ich würde sogar noch ein, das muss ja alles unglaublich effizient laufen. Also wir wissen alle, wie, dass es gewisse Reichweiten gibt bei Wahlkampf und so weiter. Und Achim hatte es ja gerade nochmal erwähnt, zum Beispiel das Berliner Fenster. Ich glaube, Achim, du hattest jetzt irgendwie 16 Tage oder irgendwie 14 Tage vorgeschlagen einmal. Das ist sogar mit einer handelbaren Summe. Das Berliner Fenster ist hier tatsächlich sichtbar in den U-Bahnen, ist eine hocheffiziente Geschichte meiner Meinung nach, wird fast von einem Drittel eben der Bevölkerung gesehen und dass wir eben auch in effiziente Dinge, aber das weiß natürlich der Landesverband Berlin besser als wir, aber auch da müssen wir natürlich versuchen zu investieren. Wir können natürlich immer mal schauen, wohin das Geld so geht, aber da möchte ich auch, dafür halte ich den Landesvorstand für fähig genug. Danke, Dennis. Dem schließe ich mich an. Ich lese gerade, dass Harald im Mumble-Chat schreibt, dass Pac-Man mehrere Wochenende in Berlin sein wird und wohl auch einen Bootsführerschein für die Peace hat. Und Harald selber wird auch mindestens an 3 Wochen in Berlin sein. Harald fragt, wer noch hier aus der Runde, wer noch nach Berlin fährt oder Infos aus dem Wahlkampfreisebüro hat. Zu einer anderen Zeit. Gut. Darf ich mich einfach mit einer Wortmeldung dazwischen drängen? Du das. Ich nehme das jetzt mal so wahr, als bestehen keine großen Bedenken gegen eine finanzielle Unterstützung der Kollegen in Berlin. Und dann lasst uns einfach doch mal weitere Wortmeldungen überspringen und lasst uns mal über Kohle reden, also über einen Betrag reden und über die Frage, ob wir das in Anführungszeichen als Darlehen machen, als normale Zuwendung, wie sich das meinetwegen auch der Achim vorstellen kann, wie sein Forecast aussieht für die nächsten, sage ich mal, für das nächste Jahr, grob gesagt, welche Regelung man da treffen kann. Dann gebe ich die Frage direkt an den Achim weiter. Ja, Achim? Ja, bin ja schon dabei. Also erstmal danke Bernd nochmal, was ich auch interessant finde, dass es peinlich ist mit meiner Liste, ja, oder mit unserer Liste. Okay, kann ich genauso sagen. Entschuldigung. Nee, nicht falsch verstehen, nicht peinlich. Ich wollte damit sagen, für mich hätte es sowas nicht bedurft. Wenn es einen Bedarf gibt, dann wisst ihr, dann brauche ich keine Wunschliste, um jetzt irgendwie abzuhaken, ja, das finde ich sinnvoll oder nicht. Von daher, ich hätte das nicht gebraucht. Aber das heißt nicht, dass ich das jetzt peinlich gefunden hätte. Entschuldigung. Ja, okay. Also gut. Abgehakt ist hoch. Okay. Also Darlehen könnte ich einfach nicht zusagen, weil einfach als Schatzmeister, ich weiß auch gar nicht genau, wie läuft das jetzt alles hier und so weiter. Also kommen wir ins Abgehauene hinaus? Ja, als Pirat sage ich, wir kommen ins Abgehauene hinaus. Also hundertprozentig, aber als Schatzmeister, sagen wir so, muss ich einfach gucken, wo wir jetzt hier stehen, und wir haben jetzt wirklich, ja, sagen wir so, alles, was ich in Rücklagen habe, sind einfach die Dinge, die ich einfach benötige in den Rücklagen, um Eventualitäten abzudecken. Was du gesagt hast, dass wenn wir also hineinkommen und ihr habt nächstes Jahr Wahl, dann denke ich mir, also das ist sozusagen eine Sache, dass wir dann das Geld in irgendeiner Form euch wieder zur Verfügung stellen. Also davon gehe ich einfach mal aus. Klar, kommt zu meinem Zweifel, wann wäre es nächstes Jahr Schatzmeister bei uns. Aber jetzt mal so, darum geht es doch im Endeffekt. Ja? Wir benötigen jetzt Geld und ihr benötigt nächstes Jahr Geld. Und wenn wir das Geld haben, um euch das rüberzuschicken, gehe ich davon aus, dass ihr es zur Verfügung gestellt bekommt. Danke, Achim. Ich interpretiere deine Aussage jetzt so, dass du als Schatzmeister aus deiner Verantwortung heraus einem Darlehen nicht zustimmen wollen würdest und der Berliner Vorstand das vielleicht auch nicht verabschieden würde. Kannst du das kurz bestätigen? Ja. Danke dafür. Gibt es weitere Wortmeldungen zur Fragestellung Darlehen oder Zuschuss? Zuwendung. Das hat sich ja im Prinzip damit auch dann erledigt. Der Wastel schreibt im Mumble-Chat 5.000 Euro Spende und 5.000 Euro Darlehen. Wäre das für euch, Klammer auf, ich denke, Berlin ist gemeint, okay? Ja, habe ich eigentlich nur unter uns geschrieben, aber jetzt können alle darüber diskutieren. Genau. Das also versenkt. Ich benötige dann auch den Zeitraum für die Rückzahlung des Darlehens, ja. Also ich mach dann mal den Anfang wieder. Das habe ich im Vorstand intern auch schon gesagt. Das ist ja so eine Größenordnung, 5 plus 5 ist 10, das ist so meine Schmerzgrenze, was ich weggeben wollen würde. Und das mit dem Darlehen oder mit der Zuwendung, ich habe auch privat immer das Prinzip, ich verleihe in der Regel immer nur so viel Geld, wie ich im Notfall auch bereit bin zu verschenken. Das heißt, ich rechne immer mit einem Totalausfall. Und ob wir das jetzt als formales Darlehen machen oder ob wir das als Zuwendung machen mit auch Treu und Glauben, dass wenn die Kohle da ist, dass sie dann auch irgendwann auf die eine oder andere Weise wieder zurückkommt, geschenkt. Für mich wären die 10k in irgendeiner Art und Weise. Das kann zum Beispiel die spezielle Unterstützung dieses Fensters sein. Das kann aber auch die Zusage zu Reisekostenzuschüssen oder dergleichen sein. Wäre ich bereit, hier positiv abzustimmen, auch heute und jetzt. Danke, Daniel. Ja, Wassel, sorry, aber wir wollten das ja hier besprechen. Gibt es noch weitere Äußerungen? Ja, ich würde kurz so gerne was sagen. Soweit ich mich erinnern kann, hatten wir das Reisekostenbudget unabhängig davon besprochen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, inwieweit wir das davon absplitten soll, weil das geht ja nicht an den Landesverband Berlin, sondern das ginge dann im Zweifelsfall an die Leute, die nach Berlin fahren, um im Wahlkampf zu helfen. Und da könnten wir zusätzlich, finde ich, noch was draufschlagen. Um das abzukürzen, hat Paki völlig recht. Reisekostenbudgets oder Reisekostenbudgets für Wahlkampfunterstützung und so weiter sind davon unabhängig zu sehen. Das heißt, alles, was wir ansonsten an Berlin geben, käme on top oder umgekehrt, wie man es sehen will. Ja, wenn der Daniel das anders sieht, dann kann er das durchaus gedanklich in den 10.000 beinhaltet sehen. Ich habe eine Wortmeldung vom Dennis. Ja, also hätte ich jetzt auch so gesagt, ähnlich wie Stahlrabe. Wir schließen auch von mir aus, wir setzen uns eine Schmerzgrenze und dann teilen wir eben auf, ob wir einen gewissen Teil jetzt schon einfach so als Zuwendung weggeben wollen, ob wir einen gewissen Teil als Darlehen weggeben wollen und welchen gewissen Teil wir davon als Reisekostenunterstützung investieren wollen, also weggeben, investieren wollen, meine ich. Okay, danke Dennis. Ich gebe noch mal kurz zu bedenken, dass der Antrag lautet Antrag auf Zuwendungen und nicht auf Darlehen. Insofern frage ich mich, ob wir im Rahmen dieses Antrages jetzt darüber beschließen könnten, ob wir ganz oder teilweise ein Darlehen ausreichen wollten. Will ich gar nicht. Lass uns einfach sagen, Berlin kriegt X Kohle, das beschließen wir heute hier. Und alles, was danach kommt, kann man danach mal gucken. Seid ihr damit alle einverstanden? Ja, wir schicken dann, im gegebenen Fall schicken wir die schweren Jungs dann nach Berlin. Danke. Die kämen ja dann aus dem Osten. Ja, genau. Weil schwere Jungs sind ja schon da. Gut, dann würde ich sagen, der nächste. Wen meinst du? Punkt, Bernd, den wir jetzt besprechen wollten oder sollten, wäre tatsächlich das Budget. Wir haben jetzt einen Vorschlag im Raum, gefühlte Grenze 10k. Gibt es andere Vorschläge? Naja, also Leute, letztendlich, ob wir jetzt 10, 15, 20 oder 30k, das geht eh alles von unserem Budget im nächsten Jahr. Wir haben damals, als es uns besser ging, als es der Partei besser ging, als die Erwartungen vielleicht auch noch günstiger waren, hat der damalige Vorstand NRW 20k im Rahmen eines rückzahlbaren Darlehens, was zurückgezahlt wurde, ich wiederhole das nochmal, 20k nach Niedersachsen gegeben. Ich habe im Hinterkopf, weiß nicht, soll ich das hier sagen? Ich frage einfach mal, soll ich eine Zahl sagen oder nicht? Ja, mach mal. Ich hatte im Hinterkopf ein freies Budget für 100k für den Wahlkampf 2017. Ohne jetzt, bevor hier die Leute anfangen, heiße Ohren zu kriegen oder Schnappatmung zu bekommen, ja, ohne irgendwelche weiteren, Verwendungszwecke mal so im Hinterkopf für mich geplant. Das heißt also, alles, was jetzt nach Berlin geht, würde von diesen schätzungsweise 100k runtergehen. Dazu kommt allerdings, bevor der Michel jetzt hier Schnappatmung kriegt, ja, den ich gerade im Sprechenraum aufpoppen sehe. Ich habe keine Schnappatmung, die Zahl kam hier nicht an. Sag mir nur die Zahl bitte nochmal. Ich sag nochmal 100k für den Wahlkampf seitens des Landesvorstandes, wohlgemerkt. Da war aber noch nicht drin, das muss ich auch dazu sagen, da war aber noch nicht drin, irgendwelche Sondergeschichten, zum Beispiel für die für die Sperrklausel-Geschichte. Ja? Das ist was wir auch noch zusätzlich wuppen müssen. Ne? Ihr wisst ja, wie das geht. So nach und nach kommen dann die Sachen im Jahr, die man vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Das wäre einfach mal die finanzielle, grob gesagt, über den Daumen die finanzielle Situation hier per heute. Danke, Bernd. Kannst du für alle Zuhörenden und insbesondere für mich, ich weiß nicht, vielleicht wissen die Zuhörenden alle, was du genau gemeint hast, spezifizieren, ob die 100 Kilo-Euro für den Wahlkampf 2017, das wäre der NRW-Wahlkampf, oder für die Wahlkämpfe 2017? Das kannst du dir aussuchen, Masch. Also ich habe das jetzt nicht unterschieden nach Bundes- oder Landtagswahlen. Du hast sicherlich, also für mich ist es ist an erster Stelle Priorität hat natürlich die Landtagswahl. Von daher habe ich eigentlich jetzt nicht noch an ein zusätzliches Budget oder nicht an irgendeine Splittung, Aufteilung für die Bundestagswahl gedacht. Okay, also umfassend. Mit anderen Worten, das wäre per Stand heute wohlgemerkt, ja. Wir würden ja für 2017 ohnehin nochmal ein Budget Anfang 2017 ausstellen, was sich dann eventuell dann eben noch verändern kann. Ja, das ist mit allen Wenns und Abers und allen Eventualitäten noch bestückt und behaftet. Da würde sich das dann ohnehin nochmal Frage stellen, wie man das nachher aufteilt. Ja, danke für die Antwort. Trotzdem steht die Frage im Raum. Nein, der Michel ist im Sprechenraum. Dann hören wir uns den Michel an. Michel, bitte. Ja, danke. Ich gehe davon aus, wenn, ich wiederhole das auch nochmal und da kann mich der Bernd auch gerne drauf festnageln, wenn Berlin nix wird und nix heißt irgendeine Zahl unter 3 in meinen Augen, dann brauchen wir in NRW keine riesigen Sprünge mehr machen. Wir werden sie trotzdem machen, ich weiß, aber ich gehe davon aus, dass wir in Berlin über 3 kommen. Und ich gehe auch davon aus, dass der Rest dieser bunten Republik verstehen wird, dass der Landtagswahlkampf in NRW im Mai, also mit Wahl im Mai, einen erheblichen Einfluss haben wird auf die Wahrnehmung der Piraten zur Bundestagswahl und zum Bundestagswahlkampf im September. Von daher gehe ich davon aus, dass in dem Moment, wo wir jetzt Berlin eine Summe X geben, und ich finde 10.000 tatsächlich relativ wenig, weil wir in NRW von Berlin abhängig sind. Das ist jetzt nicht irgendwie der Wahlkampf in Sachsen vor 4 Jahren oder so, wo es quark egal war, in Anführungszeichen, für uns als Piraten in NRW, wie es ausgeht, sondern das ist der Wahlkampf, wo, ich sag mal, wo die Richtung vorgegeben wird, auch in den Köpfen der Wähler, sind die Piraten noch da oder sind sie nicht da? Ich gehe aber auch davon aus, sollte Berlin es dann schaffen, egal welche Summe ihr jetzt hergebt, sollte es Berlin schaffen, wird der Rest der Republik wiederum an uns entsprechende Zuwendungen geben und auch der Bund an NRW entsprechende Zuwendungen geben müssen. Denn nur wenn wir dann, das ist der zweite Schritt auf der Leiter sozusagen in NRW, ein entsprechendes Wahlergebnis hinkriegen, dass wir auch wieder im Landtag sind, nur dann haben wir auch eine Chance bei der Bundestagswahl. Und das wird davon wird sich jeder überzeugen lassen müssen von dem dann zu wählenden Vorstand im nächsten Jahr, der genau dafür trommeln muss. Also sprich, wir haben so eine dreistufige Leiter und wir sollten auf die erste Stufe zumindest schon genug legen, dass wir auch entsprechend die Leiter hochkommen. Danke, Michel, danke dafür. Ich kann mich der Meinung anschließen, was aber noch keine konkrete Zahl beinhaltet. Ich wollte es gerade sagen. Möchte aber auch sagen, dass wir Schleswig-Holstein und Saarland nicht vergessen sollten. Ja, das sind auch noch so Fragen. Aber Michel hat sich natürlich auch um eine konkrete Zahl gedrückt. Ne? Das macht es relativ einfach dann nachher. Aber das lässt er sich natürlich nicht lange zweimal sagen. Dann schlage ich vor. Entschuldigung, ich sage jetzt eine konkrete Zahl, 25.000. Gut, dann haben wir doch eine zweite Zahl, die zur Diskussion steht. Ich schlage vor. Paki? Ich möchte dazu anmerken, dass wir mit Schleswig-Holstein das einzige Zahlerland im Bund sind und dass wir dadurch einfach auch eine besondere Rolle sowieso schon haben, nämlich dass wir einen größten Teil unseres bereits eingenommenen Budgets an alle Landesverbände geben. Das soll der Sache nicht keinen Abbruch tun, dass ich Michels Vorstoß da nicht begrüße. Mir sind die 10.000 auch etwas zu wenig. Ich liege aber irgendwo dazwischen. Danke, Paki. Ich habe Wortmeldung vom Wastel und vom Dennis. Ich habe mal eine Zwischenfrage an den Bernd. Du hast ja jetzt gerade von einem Budget von 100.000 gesprochen für Wahlkampf NRW, wovon quasi jetzt die Zuwendung an Berlin abgezogen werden müsste und auch der Bundestagswahlkampf 2017 irgendwie halt mit unterstützt werden müsste. In diesen 100.000, da sind aber nicht die Mittel drin, die wir derzeit noch bei den VKVs für Werbemittel zur Verfügung hätten, oder sehe ich das falsch? Nein, das ist so richtig. Das heißt, das wäre tatsächlich aus dem Budget des LV NRW aktuell frei verfügbar für den Wahlkampf 2017. Und alles, was die KVs machen und die VKVs noch am Mittel haben, käme da noch dazu. Das ist davon unbenommen, ganz genau. Okay, danke. Ja, danke, Wastel. Danke, Bernd. Dennis. Dann nochmal kurz die Frage an Achim. Ob die Mittel denn überhaupt investiert werden können. Also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie mit Geld überschütten und dann gesagt, es reicht überhaupt die Zeit nicht mehr. Ja, darauf kann ich antworten. Ich gehe davon aus, dass wir das wirklich können, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, also ich passe auch wirklich auf. Wenn ich sehe, dass hier irgendwas nicht in Ordnung läuft, dann kriegt ihr den Rest der Gelder wieder oder sowas. Also mir geht es jetzt nicht darum, jetzt eure Sache denn hier anzuhalten oder sowas. Also ich versuche auch klarzustellen, woher die Gelder kommen, wo sie hingehen. Also ich habe mir hier so einen Haushalt aufgebaut, wo ich auch versuche, den anderen Landesverbänden, die uns ja auch Dinge zugewiesen haben und wir haben auch Kreisverbände, die uns netterweise so lauter kleine Beiträge machen. Also ich versuche schon auch denen klarzumachen, wo die Gelder hinwandern. Und wie gesagt, wenn ich sehe hier läuft es nicht, weil einfach nicht Manpower oder Wimmelpower da ist, um die Sache auszugeben, dann bekommt ihr einen Teil dann wieder zurück. Also das ist für mich nicht das Thema. Danke, Achim. Wir haben jetzt zwei Zahlen im Raum stehen. Falls jetzt nicht noch eine dritte in den Raum geworfen wird, würde ich ganz gerne als erstes über die Höhe des Budgets abstimmen wollen. Seid ihr damit einverstanden? Ich kann auch noch eine Zahl im Raum werfen. Ja, ich habe darum gebeten. Also ich hatte ja vorhin einfach mal so geschrieben, 5+5. Jetzt, auch wenn Berlin kein Darlehen will, finde ich, kann man das eigentlich trotzdem anbieten. Und ich sage 20 plus 10, also 20 Zuwendung und 10 Darlehen. Das sind die aber fröhliche Sprünge. Ja, dann wird es jetzt etwas schwieriger mit der Abstimmung, aber auch die drei Sachen kann man ja gegeneinander stellen. Also, dann vielleicht darf ich mich noch kurz reindrängeln hier. Klar, ich habe das Problem, dass wir die Sperrklauselnummer noch haben und die ist auch nicht im Budget abgebildet worden seinerzeit, weil halt der Fall so nicht klar war. Vor allen Dingen auch nicht in der Aufwandshöhe. Das heißt also, auch das muss ich im Prinzip gegen das Wahlkampf-Budget aufrechnen und dann fängt es langsam an, die Luft ein bisschen dünner zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn, 10 waren zu wenig. Wastl ist, glaube ich, auf der richtigen, zumindest nach meinem Dafürhalten, auf dem richtigen Weg. Ich hätte gesagt 20 als Zuwendung. Alles, was als Darlehen möglicherweise noch weiter benötigt wird, wäre eh nicht von diesem Antrag erfasst gewesen, sodass ich gesagt hätte, ich kann mit 20 leben. Das ist zwar auch schon ordentlich. Auch wir haben es nicht mehr so dicke wie noch vor 3, 4, 5 Jahren und so weiter. Aber natürlich kann ich nachvollziehen und sehe das ganz genauso, dass Berlin maßgebend ist und Berlin muss die Lokomotive sein, so wie ich das damals auch bei der KMV in Berlin selber auch gesagt habe. Dazu stehe ich nach wie vor. Also, und wenn ich das kurz vorwegnehmen darf, ich sehe es gerade im Chat, der Libre, der die das Libre fragt, was das kostet. Ja, wir haben es, glaube ich, noch irgendwo auf der Tagesordnung. Ich habe es zwar nicht am Tagesordnungspunkt gesehen, aber auch das müssen wir noch besprechen und ich denke, auch dafür ist ja auch der Michel hier. Danke, Bernd. Ich habe eine Wortmeldung vom Achim und den Michel und den Wupperjojo im Sprechenraum. Wupperjojo ist mittlerweile hoch. Ich glaube, der Achim sollte zuerst reden. Ja, also ganz kurz einfach nur, weil von denen Gelder ausgeben und so weiter, Großplakate sehen wir als ein enorm wichtiges Element, weil wir eben in den Außenrandbezirken nicht so viele Menschen haben, die so aktiv sind und dementsprechend sehen wir es als enorm wichtig, eben in den Außenbezirken eben wirklich mit Großplakaten zu agieren, dass einfach die Menschen dort sehen, dass wir vorhanden sind und dementsprechend kommen jetzt auch wir haben bei 12 Bezirken, wir haben pro Bezirk 10 Standorte irgendwie so, die wir bestücken könnten und wir haben 120 Großplakate und die würden fantastisch sein, um einfach hier ja, anwesend zu sein, die nächsten 2 Monate. Deswegen auch nochmal so von dem Kosten. Danke, Achim. Bevor jetzt Michel und Moni etwas sagen, möchte ich den Jojo begrüßen. Jojo, wolltest du auch was gesagt haben, weil du eben im Sprechenraum gewesen bist? Nein, ich wollte nichts sagen. Ich bin nur gerade mobil online, deswegen, weil ich gerade noch am Wuppertaler Stammtisch bin. Deswegen habe ich nur darum gebeten, mich einmal hochzuziehen. Ich wollte nur einmal Hallo sagen. Okay, hallo Jojo. Dann Michel, bitte. Ja, danke. 3 Dinge. Nee, 1 hat sich gerade erledigt. Also ich kann mich nicht melden, weil Plumble und Schreiben ist doof. Es wurde gerade die Frage gestellt, könnt ihr überhaupt das Geld ausgeben? Also grundsätzlich gilt immer, wenn Geld da ist, wird es ausgegeben. Andersrum, man kann natürlich auch sagen, das Geld muss abgerufen werden und wenn Berlin keine vernünftige Verwendung hat, bleibt das Geld hier. Ich sehe also kein Problem oder andersrum, es sollte kein Gegenargument sein zu sagen, wir haben keine Möglichkeit in Berlin das Geld überhaupt auszugeben. Das Geld kriegt man immer ausgegeben und ich glaube, das weiß auch jeder. Zu dem, was dann gerade noch gesagt wurde mit den Wahlen und dass wir die Zahlerländer sind. Ja, genau deswegen sage ich ja, ich hoffe einfach darauf, dass die anderen Länder dann auch die Wichtigkeit der Wahl in NRW sehen und entsprechend mit entsprechenden Zuwendungen auf diese Zuwendung aus diesem komischen Länderfinanzausgleich dann entsprechend verzichten, damit NRW flüssig genug ist, um hier auch einen vernünftigen Wahlkampf zu machen. Danke, Michel. Moni? Ja, ich höre mir das ja gerade an und ich würde nochmal die Bitte loslassen, dass wir tatsächlich nochmal in alle Richtungen um Spenden bitten. Und damit meine ich ausdrücklich in der Fraktion, aber nicht nur die Fraktion. Also die Aufforderung an Michelle halt als Fraktionsvorsitzender tatsächlich auch nochmal zu sagen, dass wir Spenden einsammeln und vielleicht das auch nochmal in die Partei zu tragen, um da möglicherweise auch noch Gelder zu requirieren, die wir dann da einsetzen können. Danke, Moni. Gut, dann werfe ich jetzt noch eine 4. Zahl ins Feld und nenne die 15.000, weil wir dann schöne 5.000er Sprünge abstimmen können und schlage vor, dass wir in einem abstimmen, nämlich wer einer Zahl zustimmt, stimmt damit auch dem Antrag zu. Seid ihr damit einverstanden? Nee, das geht nicht. Warum geht also, das nicht? Also, ich will wissen, was ich beschließe. Also, du solltest folgendermaßen vorgehen. Du sagst 10, 15, 20, 25. Und die letzte Zahl, die noch eine Mehrheit hat, ist dann das, was beschlossen wird. Die erste Zahl, die keine Mehrheit mehr hat, ist dann abgelehnt. Okay, ich sehe, mein Vorschlag findet keine Zustimmung, sondern einen Gegenvorschlag, den ich auch akzeptieren kann und möchte. Seid ihr mit der gerade vom Stahlrahmen vorgetragenen Abstimmungsweise einverstanden? Ich habe es noch nicht verstanden. Ich würde jetzt einfach im Pad hinter die vorgeschlagenen Summen ein dafür, dagegen, Enthaltung schreiben und einfach einzeln abstimmen und die höchste Zustimmung über Quorum gewinnt. Okay, das ist wiederum Gleiche. Das Gleiche, aber ist egal. Na, das unterscheidet sich von dem, was du gesagt hast, schon. Also die höchste Zahl, die das Quorum erreicht, ist dann der Beschluss. Genau, und Wastel hat gesagt, die mit den meisten Zustimmungen. Ja, das ist aber Quatsch. Wenn 25.000, wenn da 5 Leute zustimmen und für 10.000 stimmen 7, dann hat ja die 25 immer noch eine Mehrheit. Ja, das ist richtig, aber das unterscheidet eben eure beiden Vorschläge. Und jetzt ist die Frage, welchen nehmen wir wahr? Das sind doch konkurrierende... Ihr Kleinkrämer hier, ey. Boah. Ich sage jetzt 20.000 und ab dafür. So, gibt's da irgendwelche Gegenstimmen? Verdammt noch eins. Ja. Also noch mache ich die Sitzungsleitung. Bernd, sei mir nicht böse, auch wenn es um Finanzen geht. Und ich möchte das klar haben. Also, wer ist für die Variante die höchste Zahl, die noch Zustimmung oder mehrheitlich Zustimmung erfährt, ist der Gewinner? Und wer ist für die Vorgehensweise die Zahl mit der meisten Zustimmung, ist der Gewinner? Ich frage von oben ab. Wer dafür ist, dass die höchste Zahl, die positiv abgestimmt wird, der Gewinner sein wird, der antwortet jetzt mit Ja. Paki? Entschuldigung, Max. Das geht so nicht. Das sind alles unabhängige Anträge. Und jeder unabhängige Antrag kann eine Mehrheit bekommen, kann ein Quorum bekommen. Und wenn eine Zahl das Quorum erreicht, laut unserer GO, ist diese Zahl angenommen, egal wie viele Zustimmungen oder Ablehnungen ein anderer Antrag hat. Ich will jetzt deiner Aussage, das geht so nicht und das sind alles einzelne Anträge, nichts entgegensetzen, wenn ich das auch nicht so sehe. Wir müssen jetzt nur einen Modus finden. Der Bernd fliegt uns sonst hier ganz aus der Kurve. Leute, jetzt lasst keine scheiß GO-Schlacht machen. Lasst das einfach wie immer machen. Einfach jeder trägt sich ein. Die liebe Isan hat da gerade schon was vorbereitet, dass wir das als einzelne Anträge machen und das Höchste, was ein Quorum hat, ist halt dann gesetzt. Punkt. Ich will da jetzt doch keine ewige GO-Schlacht von einer Viertelstunde draus machen. Bitte nicht. Ja, ich will aber eine GO-Schlacht daraus machen, weil ich möchte hier satzungsgemäß und geschäftsordnungsgemäß abstimmen. Daniel, kannst du einmal ganz kurz ins Pad kommen? Wäre das okay für dich, den Modus so zu haben, dass wir quasi erst abstimmen, welche Höhe und dann den Antrag abstimmen? Du, ich trage mich da ja gerade schon ein. Vielleicht ist das, was du willst und das, was ich will, das gleiche Ergebnis. Dann brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. Also, wenn der Abstimmungsstand, wie er jetzt im Pad steht, Bestand hat, dann hätten meiner Meinung nach der Vorschlag C noch eine Zustimmung und wir würden über 20.000 Euro abstimmen. Kann jeder ins Chat schreiben, Paki, ich glaube, du kannst es nicht. Nö, ich habe hier zu schlechten Empfang, ich kriege das Pad gerade nicht reloaded. Die du maximal zustimmen würdest, alle darunter liegen sind es dann auch. Wenn ich euch jetzt trollen würde, würde ich einfach irgendeine ungerade Zahl nehmen, die irgendwo dazwischen liegt. Sag mir mal die drei Zahlen, die zur Abstimmung stehen. Nein, okay, es sind 4 Zahlen, nämlich 10.000, 15.000, 20.000 oder 25.000. 15. Okay, dann tragen wir dich jetzt bei 10 und bei 15 ein, weil du bei der 10 ja wahrscheinlich auch zustimmen würdest. Taxi, bist du dann bei 20 und 25 dagegen oder enthältst du dich? Dagegen. Ich enthalte mich grundsätzlich nicht, es sei denn, ich habe keine Ahnung. Boah, Paki hat doppeltes Stimmrecht, sehe ich gerade. Cool. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damit haben alle abgestimmt. Die höchste Zustimmung hat die 10.000 erhalten und Darf ich einmal kurz, ich kriege das gerade nicht in einem Eintragen, bei den 20 und 25 enthalte ich mich. Das wäre cool, wenn das Protokoll das nachhalten könnte. Danke, Jojo. Dann ist meine Aussage von eben jetzt endlich richtig. Wir haben alle abgestimmt. Die höchste Zustimmung war bei 10.000. Der Vorschlag oder die Option, die die Mehrheit gefunden hat und die Mehrheit hier in unserer Vorstandssitzung lautet, 50% muss überschritten werden. Das heißt, wir bräuchten eine größere Zahl an Dafürstimmen als dagegen und Enthaltungen. Die höchste Zahl, die darauf zutrifft, ist die 15.000. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Wenn nicht, korrigiere mich bitte jemand. Ich korrigiere dich dahingehend, dass bei dem derzeitigen Stand im PET der Antrag mit 20.000 Euro angenommen wäre. Yep. Ah, ja, weil es umgekehrt ist, wir müssen im Umlauf mehr als, genau, du hast recht, wir haben 4 dafür, 3 dagegen und somit wäre der 20.000er Vorschlag angenommen. Dann würde ich sagen, trotz irgendwelcher GO-Überlegungen, ich will nicht Schlachten sagen, haben wir es geschafft, diesen Finanzantrag positiv abzustimmen und gratulieren Berlin und uns selbst natürlich auch zu einer Zuwendung von 20.000 Euro für den Wahlkampf Berlin. Möchtest du noch was sagen, Achim? Hallo, Jan. Ja, natürlich möchte ich noch was sagen. Ja, ich bedanke mich wirklich. Also ja, fand ich auch sehr interessant, hier einfach mal dabei zu sein und mal mitzuschauen oder mitzuhören, wie hier eine Vorstandssitzung über Mumble funktioniert. Klar, wir als Berliner haben das Glück, es nicht zu tun oder tun müssen. Gut, also wir haben nochmal herzlichen Dank und ja, ich freue mich einfach. Ja, kann ich auch hier gleich Bescheid sagen. Ja, dann danke ich der Versammlung für diesen Beschluss. Und gehe weiter zum nächsten Antrag, auch vom Typ Finanz. Entschuldigung, darf ich nochmal kurz? Bitte. Ja, und ihr seid hier natürlich herzlich willkommen in Berlin, ja, also mitzumachen, also eben nicht das Geld nur, sondern einfach, ja, lasst uns das gemeinsam machen. Ich denke mir, ihr habt irgendwie selber festgestellt, wie wichtig das ist. Und ich gehe auch davon aus, dass viele von euch kommen und einfach hier mithelfen und ich freue mich darüber. Also, alles Gute euch. Danke, Achim. Ich denke, wir sind nicht nur herzlich willkommen, sondern tatsächlich, wie Michelle schon mehrfach gesagt hat und andere auch, sicherlich nötig, um da bestmöglich was auf die Füße zu stellen, um den Wahlkampf zu pushen. Die WAKO ist noch im Sprechenraum. WAKO? Ja, einen Budgetposten bräuchten wir noch. Ja, müssen wir den jetzt heute und hier eintragen? Dann würde ich Bernd bitten, das zu tun oder vielleicht Stahlrabe und in der Zeit schon mal weitergehen wollen. Bernd, okay? Bernd scheint gerade geflogen zu sein. Also an der Stelle muss ich echt passen. Das kann eigentlich nur die Überschreitungsreserve sein. Ich wüsste sonst nichts. Bernd, du bist wieder da. Hallo, retour. Du müsstest bitte schön noch sagen, von welchem Budget die 20.000 Euro für Berlin abgehen werden. Die WAKO bittet darum. Ach, zu lieber Gott, ja, das ist eine gute Frage. Trage ich nach. Danke, Bernd. Gut, danke, dann komme ich. Dann komme ich zum nächsten Antrag auch vom Typ Finanzen, Ticketnummer 207504, Titel Verlängerung ihrer Adobe Creative Cloud Lizenzen. Der Antrag ist auch schon ein bisschen älter vom Tim. Der Tim ist, wenn ich das richtig überblicke, jetzt gerade nicht hier. Ich denke, ist der... Auch, warte kurz. Dennis, hatten oder, wir, ja, Dennis, mach du. Genau, wir hatten das letzte Mal ein bisschen geschoben. Da wollte sich Paki darüber informieren, ob eine Verlängerung des Vertrags teurer ist, als wenn wir neue Lizenzmodelle nehmen, weil ich glaube, diesmal produktbezogen, anstatt die gesamte Creative-Geschichte da genommen werden kann. Ansonsten die Frist, jetzt hier auch nochmal gesagt zu sein, das letzte Mal, diese Frist liegt im August, ich meine Ende August, wir konnten das letzte Mal auch noch im September machen, dann wird das eben angerechnet, beziehungsweise rückwirkend angerechnet. Also das noch, aber Paki, konntest du dich hier drum informieren? Danke, Dennis, ich kann alles, was du gesagt hast, bestätigen. Paki. Sorry, ich war gerade abgelenkt. Paki, kannst du was zu Preisen von Adobe sagen? Creative Lizenzen. Ja, jein. Also ich habe mich mit Artgerecht darüber nochmal unterhalten. Also er sagte, wir bräuchten auf jeden Fall eine Vollversion und für die komplette Creative Suite, weil er sagte, gerade so mit den Wahlkampfzeiten wären wir darauf angewiesen, auch gerade was Illustrator, Premiere und Photoshop angeht, das sehe ich auch ein. Also das werden auf jeden Fall dann, das sind irgendwie 70 Euro, glaube ich, im Monat, dann sind wir bei knapp 800 Euro. Und dann sagte mir Bernd, er bräuchte eigentlich nur eine Premiere-Version. Ich selber habe eine Vollversion, ich würde das auch einfach aus meinem, ja, ich sag mal, beruflichen Kontext einfach aus nehmen. Ich brauche keine eigene Lizenz jetzt vom Landesverband. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall günstiger. Die Preise muss ich allerdings noch raussuchen. Das schaffe ich erst nach der General Assembly. Das habe ich jetzt nicht mehr noch dazu packen können. Okay, danke Paki. Ich entnehme dem, dass wir auch in dieser Vorstandssitzung noch einmal schieben werden, was uns aber nicht zu Schaden gereichen wird, weil wir genügend Zeit haben. Genau, also die haben uns angeboten, mit denen zu telefonieren. Ich habe den aber jetzt bewusst noch nicht angerufen, wenn ich jetzt irgendwie noch nicht genau weiß, was ich dem sagen soll. Also ich werde den Anfang nächster Woche einfach mal anrufen. So, hier müsste gerade mal jemand übernehmen, weil ich telefonieren muss. Dennis, würdest du das bitte tun? Ach so, ja, okay, versuchen wir mal. Danke. Um dann noch kurz reinzugrätschen, Dennis, schieb den Antrag bitte, das wäre ganz gut. Gut, genau, es geht jetzt um die Abstimmung über um die Aufschiebung. So, jetzt habe ich es. Lizenzen. Genau. Gibt es jemanden, der dagegen ist, dass wir diesen Antrag um eine weitere Sitzung verschieben, Paki? Und dann würde ich dich aber trotzdem darum bitten, dass du diese Preise in Erfahrung bringst. Ja, das kriege ich nächste Woche hin, da habe ich ja wieder Zeit. Gut. Sonst jemand dagegen? Also ich darf großen Jubel hier aus der Geschäftsstelle von Berlin ausrichten. Also wirklich großer Jubel. Ja, okay, dann haben wir den geschoben. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist der 21-2002. Paki, da bist du der Antragsteller und es geht um die Beauftragung, Entsendung PPI General Assembly. Möchtest du kurz was erzählen? Ist das Budget oder Beauftragung? Das ist die Beauftragung. Dennis, ich bin okay, wieder da. Also es ist so, der Uwe ist schon in Berlin gewesen und da ich, was die Freiwilligen angeht, in der PPI und auch im Bund und überhaupt auch aus Berlin heraus, sind schon alle eingespannt in die Orga und wir hatten keinen, der sich jetzt um die Presse kümmern könnte. Und da der Uwe sowieso hier auf einer Konferenz war für die Fraktion, habe ich ihn gefragt, ob er das vielleicht übernehmen könnte und habe dann mit dem LAFO kurz Rücksprache gehalten, ob das okay wäre, den zu beauftragen, dass der auch im Rahmen der Vorstellung von uns als Observer-Member halt eben so ein bisschen mithilft, Presse, Journalisten beackert und vor allem auch Statements schreibt. Und das wäre jetzt mein Antrag, dass der uns da helfen kann. Danke, Paki. Gibt es zu diesem Antrag Fragen? Ja, sicher. Habe ich so gerade reingepostet. Dann melde dich zu Wort. Paki, was zur Hölle ist ein Observer-Member? Okay, kann man auch alles nachlesen, aber gut, ich erkläre es mal. Die kannst also, du dir sparen, welche merken. Nee, kann ich nicht. Wir sind Piraten, ne? Da kann man auch mal nachlesen. Ich hatte da, glaube ich, auch irgendwo noch so einen Link reingepackt. Außerdem, die Wiki-Seite der PPI sollte dir einfach geläufig sein. Ist nicht böse gemeint. Nein, pass auf. Also wir haben in der PPI grundsätzlich ganz normale Mitglieder. Das sind einmal Piratenparteien, aber eben können auch eben andere Parteien sein, die den Grundsätzen der Piraten oder der Satzung der internationalen Piraten entsprechen. Und es gibt sogenannte Observer-Member. Das sind beobachtende Mitglieder, die keine Pflichten, keine Verpflichtungen haben, nicht bezahlen müssen irgendwas, sondern die einfach dazu eingeladen sind, die PPI mit weiterzuentwickeln und ihr Know-how und ihr Wissen und ihre Vernetzung halt in diese internationale Bewegung mit einzubringen. Das hat auch zur Folge, dass die keinerlei Rechte haben. Das heißt, die können zwar als Gast an den Veranstaltungen und an den Versammlungen teilnehmen, haben aber kein Stimmrecht. Aber sie können sowohl Vorstandskandidaten vorschlagen, als auch sogenannte Motions oder Änderungen halt einbringen als Anträge. Und das, dadurch, dass man halt eben Observer-Member ist, hat man eben irgendwo auch die Möglichkeit, an diesem ganzen Prozess besser teilzunehmen. Danke, Paki, und danke, Bernd, für den Anstoß zur Aufklärung. Gibt es weitere Fragen? Ich möchte nur noch dazu ergänzen, dass wir der größte in sich geschlossene Verband sind weltweit und wären damit dann auch, was die Mitgliederanzahl angeht, das größte Mitglied in der PPI. Fantastisch. Aber wir sind nach wie vor im Antrag zur Beauftragung und in keinem anderen Antrag. Gibt es noch Fragen zu dem Antrag? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich jetzt einfach von oben nach unten abstimmen lassen. Ich selber stimme dafür. Paki? Ja, natürlich stimme ich dafür. Dennis? Also die Beauftragung von Uwe entfällt und es ist jetzt nur noch diese Observer-Member-Geschichte. Ich bin dabei. Nein, nein, das ist die Beauftragung. Die Observer-Member hatten wir schon abgestimmt. Genau. Ach so, oh ja, ich war gerade ein Getränk holen. Ja, ich bin dabei, ja. Ralf? Den Ralf frage ich gleich nochmal. Daniel? Dafür. Bernd? Aus leicht nachvollziehbaren Gründen dagegen. Jojo? Enthaltung. Und falls der Ralf jetzt wieder da ist, Ralf, was stimmst du ab? Hört man mich jetzt wieder? Ja. Ja, Enthaltung. Okay. Dann haben wir bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen den Antrag nach meinem Dafürhalten positiv beschlossen. Gut, danke auch für diesen Beschluss. Der nächste Antrag, wiederum ein Antrag des Typs Finanzen. Die Ticketnummer lautet 212005. Antrag auf finanzielle Unterstützung der BPI. Antragsteller ist Paki und kann dazu sicherlich was sagen. Paki, bitte. Ja, das ist im Prinzip nur der Antrag darauf, dass wir als Sicherheit ein Budget zur Verfügung stellen, was aber grundsätzlich nicht ausgeschöpft werden soll, sondern eben nur zur Sicherheit dient, falls wir irgendwelche Sachen vorstrecken sollen, müssten, könnten, tun. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das brauchen. Aber einfach damit wir noch zusätzlich ein bisschen Puffer haben, falls irgendwas passiert, falls irgendwas nicht funktioniert oder was auch immer. Danke, Paki. Bernd? Ja, das ist alles ein bisschen sehr viel Eventualität und wenn, dann könnte und so weiter. Antragsteller sind Leute aus Berlin. Die Hanfparade ist in Berlin. Warum sollen wir die bezahlen, wenn ich mal fragen darf? Bernd, es wäre schön, wenn du dich dann auf den Antrag beziehst, den wir gerade behandeln. Es geht um die PPIGL und ich bin der Antragsteller und das hat mit dem Berliner Hanfverband nichts zu tun. Oh, entschuldige bitte. Ja, tut mir leid, ich bin verrutscht. Sorry. Oh. Okay, Paki, ich nehme alles zurück. Ich verstehe das richtig, Paki, dass wir ein Budget von 500 Euro einräumen, welches zwischen 0 und 500 Euro beansprucht werden wird, also gegebenenfalls teilweise zurückfließen wird. Genau. Oder nicht zurückfließen wird, sondern eben nur in Teilhöhe wahrscheinlich ausgeschöpft werden wird. Gut, dann frage ich, ob es dazu noch Fragen gibt. Ja, auch da könnte ich fragen, warum wir das unterstützen müssen oder sollen. Weil wir Observer-Member-Antrag haben. Okay. Paki, kannst du darauf antworten? Ja, weil wir auch sonst überall betonen, dass wir eine internationale Bewegung sind und in diesem Fall einfach mal eine Hilfestellung geben an internationale Veranstaltungen, auf denen wir letztendlich auch repräsentiert werden und davon auch profitieren. Danke, Paki. Zu Rahmeninfos, dort wird internationale Presse sein, dort wird Bundespresse sein, dort wird auch Berliner Presse sein. Insofern ist das auch eine Wahlkampfveranstaltung für die Berliner. Wir haben dort renommierte Gäste, unter anderem den Gründer der Bau-Holland-Stiftung, Mitglied beim CCC und so weiter. Also man sollte sich da einfach nochmal in die Webseite reingucken, wer da so alles mitmacht und dann fällt der Groschen, glaube ich, recht schnell. Ja, danke. Wortmeldung. Bernd. Also ich muss mir von dir hier nicht erzählen lassen, ob ich in irgendeine Webseite reingucke oder nicht. Sieht eher so aus, wenn du einen Antrag stellst, sollte der Antrag so gestellt sein, dass den jeder auch versteht, auch ohne sich lange durch Webseiten hier lesen zu müssen. Ja, da hast du grundsätzlich recht, Bernd. Der Antrag ist möglicherweise, wenn man sich mit der Materie noch nicht so sehr befasst hat und vielleicht in dem einen oder anderen Gespräch nicht anwesend war, erklärungsbedürftig. Aber der Paki hat das jetzt erklärt. Insofern finde ich es alles gut. Ich frage nochmal in die Zuhörerschaft hinein, ob es da noch Aussagen gibt. Dann bitte hoch in den Sprechenraum. Das scheint nicht der Fall zu sein, dann würde ich den Antrag jetzt schon abstimmen wollen. Dazu beginne ich diesmal unten. Jojo. Eine Enthaltung bitte. Bernd. Dafür. Daniel. Dafür. Und dann für das Budget Öffentlichkeitsarbeit votiere ich mal. Okay, das ist eine weitere Auskunft. Danke. Ralf? Dafür. Dennis? Dafür. Paki? Dafür. Und ich bin auch dafür. Dann haben wir den bei einer Enthaltung einstimmig abgeschlossen, beschlossen. Wunderbar, danke dafür. Kommen wir zum nächsten Antrag. Wiederum ein Antrag des Types Finanzen. Da wird gerade was in die falsche Zeile dahinter geschrieben. Der Antrag hat die Ticketnummer 212145 und den Titel Hanfparade 2016, Antragsteller. Ist der bestenfalls ist im Zuhörerraum und mag jetzt bitte hochkommen in den Sprechenraum und zum Antrag sprechen. Ja, Namen zusammen. Die meisten Argumente sind eigentlich schon ganz früh gefallen. Es geht letztendlich um die Hanfparade in Berlin am 13. August. Es gab eine kurzfristige Beauftragung durch den Bundesvorstand. Ich halte das auch für Wahlkampf. Ich hoffe, dass NRW jetzt noch nach dem echt tollen Beschluss von eben ein bisschen Luft hat. Handparade, wir warten so 12.000 Besucher, wollen Standort betreiben und ein Demofahrzeug. Kalkulation, Planung ist alles da im Antrag, könnt ihr nachlesen. Wie gesagt, letztendlich auch wir argumentieren hier, Wahlkampf Berlin ist wichtig und wird federführend für Nachfolgende sein. Argumente kennt ihr schon. Ich kann nur bitten, uns zu unterstützen und ja, für Fragen stehe ich gerne offen. Danke bestenfalls. Gibt es dazu Fragen? Dann bitte hoch in den Sprechenraum oder der Vorstand spricht auch. Ich habe eine Frage. Also gefühlt habe ich vor 3 oder 4 Monaten sowas abgestimmt. Ist das schon wieder ein Jahr her oder gibt es irgendwie mehrere Handparaden? Nee, gefühlt hast du die Mary Jane abgestimmt. Genau. Und gefühlt gibt es tatsächlich mehrere Handparaden. Auch noch. Aber darum geht es jetzt nicht. Sonst geht es tatsächlich um die Handparade. Das ist der Event in Sachen Cannabis in Deutschland. Also es gibt keine größere Veranstaltung, die mir bekannt wäre. Naja, aber wenn man nicht so richtig drin ist in dem Thema, dann kann man ein bisschen die Übersicht verlieren. Und dann stelle ich mir schon die Frage, für was und wie oft ich hier irgendwie Kohle für andere Landesverbände freigebe. Ich meine, es ist nicht NRW. Wenn das jetzt in NRW wäre, dann hätten wir noch andere Budgettöpfe zur Verfügung. Puh. Nee, es ist eine Bundesveranstaltung. Daniel, dazu wird der Dennis gleich, glaube ich, was sagen, aber vorher hatte Bernd noch eine Wortmeldung. Ich hatte auch eine Wortmeldung reingesetzt. Vorher hatte der Wupper-Jojo noch eine Wortmeldung. Ja. Ach Mensch, halt dich doch mal bitte an die Rednerliste, danke. Wir haben uns heute wieder eine besonders lieb, Entschuldigung. Ich würde appellieren, den Antrag so abzulehnen. Ich weiß, dass von dir, also ich weiß nicht, ob der von dir kommt bestenfalls, auf jeden Fall weiß ich, dass dieser Antrag so oder so ähnlich mit anderen etwas kleineren Zahlen auch an die Kreisverbände in NRW gegangen ist, die auch schon größere Summen an den Landesverband Berlin geschickt haben. Ich habe jetzt gerade die Info bekommen, dass von Roni die Info bekommen, dass der Landesverband Berlin da von sich aus auch schon eine größere Summe für kalkuliert hat. Ich sehe da keinen Bedarf. Wir haben jetzt gerade eine 5-stellige Summe an Berlin geschickt, da jetzt nochmal separat was hinzuschicken. Danke, Jojo. Bernd, bitte. Ja, mir geht's da wie dem Wupper-Jojo. Ich sehe da auch jetzt erstmal unsere Zuständigkeit überhaupt nicht. Das ist zwar schön und gut, dass man da Geld für einsammelt, was auch völlig legitim ist, aber ich sehe uns da tatsächlich nicht zuständig. Und zum anderen bitte ich da mal um eine Stellungnahme, was die Bemerkung angeht. Ihr habt schon mal den Kreisverbänden Geld eingesammelt. Willst du es von mir haben oder von bestenfalls? Nee, natürlich von bestenfalls. Also wir haben in Kreisverbänden NRW noch kein Geld eingesammelt. Wir haben sie allerdings angeschrieben, das ist richtig, um das Zeitfenster, was ziemlich eng ist, dahin zu bringen, dass es eben finanziert wird. Und das Ding ist schon recht kostspielig und aufwendig, wenn wir es vernünftig machen wollen. Und wie gesagt, ich betrachte es als Wahlkampf. Und die Argumente sind, wie gesagt, eigentlich eben schon bei den 15.000 gefallen. Ich habe aber eben auch schon gesagt, ich hoffe, dass NRW noch ein bisschen Luft hat, weil also wir wollen ja keine 15.000. Okay, danke bestenfalls. Der Dennis. Genau, ich hatte jetzt gerade mal den Achim gefragt, der zu einer Rauchen ist, ob der LV Berlin schon was dafür budgetiert hatte. Und Achim sagte mir, es seien 5.000 gewesen. Das basiert darauf, dass die Anmeldegebühr für Wagen, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Klassen von Wagen, ziemlich hoch ausfällt dieses Jahr, weil sich versucht, die Hanfparade dadurch mitzufinanzieren, soweit ich das jetzt auch herausgehört habe aus unterschiedlichen Diskussionen. Jetzt war dann auch die nächste Frage von mir, ob der LV Berlin, also bestenfalls, ich glaube, du sammelst jetzt für den Bund ein, du bist ja nicht Beauftragter des LV Berlin für die Hanfparade, sondern du bist ja Bundesbeauftragter für die Hanfparade. Und da ist jetzt, macht es zusammen, wie auch immer. Also Achim sagte mir jetzt gerade, er ist jetzt nicht der Beauftragte für die Hanfparade, nicht der Eventorganisator davon. Die Person ist jetzt gerade auch nicht hier in der greifbaren Nähe. Doch, dann bin ich. Bist du vom LV Berlin dafür irgendwie beauftragt worden, die Sache zu organisieren, Hanfparade, was das angeht? Weil damit hat der LV hat ja schon 5.000 aus seinem eigenen Budget für die Hanfparade budgetiert. Das stimmt nicht. Also, ganz langsam. Beauftragt bin ich vom Bundesvorstand, allerdings nicht ich nur alleine, sondern auch der Olli Wacke, der Themenbeauftragter von Berlin ist, um das mal klarzustellen. Punkt 1. Punkt 2. Es gibt seit kurzem ein Budget von roundabout 3.000 Euro, also nicht roundabout, sondern ganz klar 3.000 Euro, was aber noch nicht verfügbar ist, sondern es muss nach meinem Verständnis erstmal angewiesen werden. So, das ist die Kalkulation bzw. der Zuschuss vom LV Berlin. Ja, für eine Bundesaktion, die wir letztlich in Berlin machen und das eben auch als Wahlkampf für Berlin, für die Piraten, wie auch immer. Danke bestenfalls. Bevor ich jetzt den Jojo und den Bernd mit ihren Wortmeldungen zu Wort kommen lasse, möchte ich meine eigene Wortmeldung kurz bringen. Ich verstehe das jetzt richtig, dass der LV Berlin 3.000 Euro Budget freigemacht hat, auch wenn sie noch nicht überwiesen oder angewiesen sind, den wir jetzt gerade mit 20.000 Euro für den Wahlkampf gestärkt haben. Und dann die Frage an den bestenfalls, wenn wir da jetzt die Summe X, es ist ja ein Budget von 500 Euro in Rede, beschließen oder eben nicht, steht und fällt damit die Hanfparade, was fällt dann weg oder was könnt ihr dann nicht machen oder eben doch? Also wenn das Budget von Berlin von 3.000 Euro tatsächlich zustande käme, was noch nicht fest ist, sondern es ist nach meinem Kenntnisstand eine Haushaltsplanung und es gibt einen gewissen Spielraum an Handlungsfreiheit, was man direkt anweisen kann, was nicht. Das ist mein Status, also das ist das, was ich weiß. Fakt ist, wenn Berlin, und wir reden hier wie gesagt über 3.000 Euro, nicht überweist, dann ist der Event für die Piraten tatsächlich gefährdet. So, von daher war es eben meine Geschichte, dass ich eben hingegangen bin, habe alle LVs angeschrieben mit der Bitte eben um 500 Euro wären toll. Das war ein Vorschlag. So, man stellt sich vor, 16 LVs überweisen 500 Euro. Das wäre eine ganze Menge Geld. Es gibt Absagen, es gibt Zusagen. Ich höre auf. Danke bestenfalls. Ich konkretisiere meine Frage noch. Sorry dafür, Jojo, Bernd und mittlerweile auch Dennis. Wenn die 3.000 aus Berlin nicht kommen, ist das Event gefährdet. Wenn die 500 Euro aus NRW kommen, ist es dann weniger gefährdet oder gar nicht mehr gefährdet? Weniger, weil ich davon ausgehe, dass weitere Landesverbände spenden werden. Es gibt viele Kleinspenden eben auch, weil ich Bezirke und Kreisverbände angeschrieben habe. Das sind 100 Euro Spenden, 50 Euro Spenden. Und ja, wie gesagt, Berlin wären wir mit unserer Planung grundsätzlich da, Berlin nicht. Wären wir nicht da und brauchen auf jeden Fall das Geld von den Landesverbänden. Okay, danke bestenfalls. Der Jojo, bitte. Nee, ich habe den Hajo, den Achim auch noch im Sprechenraum. Der ist schon länger drin. Entschuldigung, Jojo. Kann der Achim vor? Darfst du gerne. Achim. Ja, okay. Also ich würde ganz gerne dazu nochmal Stellung beziehen. Wir haben das Budget sogar von 3.000 auf 5.000 erhöht. Also beim Durchgehen sozusagen unseres Haushaltes. Weil die Hanfparade eben auch für uns enorm wichtig ist, weil auch aus der Erfahrung letztes Jahr haben wir gemerkt, dass wirklich viel dabei sind, die einfach uns auch unterstützen würden. Und dementsprechend haben wir das Budget dort erhöht. Und wir haben hier auch noch enorm viele Flyer und so weiter, Dinge aus der Mary Jane. Und dementsprechend sage ich mal so, ich würde eben ganz gerne doch mal sehen, was für eine Kosten dort irgendwie anfallen sollen, noch zusätzlich, wenn wir jetzt mit dem Bund zusammen diese Hanfparade dann unten stoppen wollen. Also würde ich eben schon ganz gerne sehen, was jetzt dort eben nochmal anfällt. Ist im Antrag drin, das Pad, da ist die Kalkulation drin, da ist auch das drin, was du eben erwähnt hast, nämlich dass viele Artikel, die wir haben, von der Mary Jane übernommen werden, wie zum Beispiel 10.000 Flyer und so weiter, die sind natürlich raus aus der Kalkulation. Danke Achim und bestenfalls der Jojo wäre jetzt dran. Moment, so schnell war ich gerade nicht. Also ich sehe jetzt, wenn ich das Pad mal eben kurz überflogen habe, danke, das hatte ich kurz übersehen, sehe ich da 4.500 Schlag mich tot als Kostenpunkt, der Der Landesverband hat, wenn ich das jetzt von Hajo richtig verstanden habe, 5.000 kalkuliert. Zudem habt ihr auch mehrere Anträge, also beziehungsweise den Antrag leicht abgeändert. Dabei geht es dann um 300 Euro an die Kreisverbände geschickt. Das weiß ich, weil der auf der Kreisvorstandssitzung in Köln beschlossen wurde, der dann letzten Endes an den Landesverband gegangen ist. Ich halte es einfach für sinnvoll. Nicht für jede Veranstaltung, die in Berlin irgendwie stattfindet und die ein bisschen größer ist, immer einen kleinen Antrag zu schreiben, ja, hier Landesverbände, wir würden gerne diese Veranstaltung machen und wir brauchen für diese Veranstaltung Sachen, sondern gib doch einfach mal dem Landesverband Berlin, dem Landesvorstand, viel Vertrauen, dass wir als Landesverband und auch die Kreisverbände das Geld einfach am besten in Richtung Landesverband schicken und der Landesvorstand entscheidet dann, was ist für unseren Wahlkampf sinnvoll und nicht für jeden kleinen Scheiß extra. Das soll bitte schön der Landesverband, der Landesvorstand im Namen des Landesverbandes selber entscheiden und nicht für jeden kleinen Scheiß. Ich werde diesen Antrag so ablehnen, das habe ich schon gesagt. Danke, Jojo. Bernd, bitte. Ja, nachdem Achim jetzt gerade nochmal bestätigt hat, dass die, der Beschluss aufgestockt wurde auf 5.000 Euro, sehe ich noch weniger unsere Verbundenheit natürlich, aber letztendlich ist das eine Berliner Sache oder eine Bundessache. Wir haben noch einen Posten, der noch kommt, auf uns zukommt heute Abend. Ich würde tatsächlich auch hier mich Jojo anschließen und hier mal einen Rückzieher machen wollen. Es tut mir leid, bestenfalls. Darf ich dazu was sagen? Musst du mal fragen. Darfst du, bitte. Ich kenne den Beschluss nicht. Und den hätte ich gerne. Und dann können wir auch echt aufhören, darüber zu diskutieren. Wenn es den Beschluss gibt, dann können wir wirklich aufhören. Aber den Beschluss gibt es nicht, Leute. Sorry. Darf ich? Marsch, darf ich kurz dazu? Ja, ich hätte den Achim gerne vor dir noch dazu, falls er dazu was sagen kann. Das ist ja jetzt eine kontroverse Aussage. Achim? Ja, also wir haben keinen Beschluss dafür. Es ist nur innerhalb einer Sitzung erhöht worden. Ich kotze, sorry. Ey, jetzt reicht's aber. Leute, ich will nicht, verdammt nochmal, wir sind hier in einer Sitzung des Landesvorstands des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Genau, ich will deshalb, nicht, Jojo, will dass sich hier gerade der Bund und so weiter in dieser Sitzung hören. Und ich möchte nicht, dass sich jetzt hier in unserer NRW-Sitzung Leute vom Bundesverband mit den Berlinern kloppen. Das könnt ihr schön in der Berliner Sitzung machen oder sonst irgendwo, aber nicht in unserer Sitzung. Wir haben jetzt hier gerade diesen Antrag zu bearbeiten und zu beschließen. Und wir sollten jetzt so langsam zum Beschluss kommen, weil sonst werde ich auch langsam ungehalten. Sorry. Ja, Jojo, das mag sein, aber wir haben noch Wortmeldungen, die ich selbstverständlich auch abarbeiten werde. Und deshalb ist der Dennis jetzt an der Reihe. Genau. Also, vom Prinzip her hatte der Jojo gar nicht mal so Unrecht. Wenn es eine fehlende Beschlusslage dazu im Landesverband Berlin gibt, dann muss sie natürlich nachgeholt werden. Wie dem auch sei, wenn man unsere Beschlusslagen in der Vergangenheit anschaut, so sind auch mehrere Anträge finanzieller Art an uns herangetragen worden, zum Beispiel aus dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, als auch eben von anderen Piraten aus Berlin. Bestenfalls, ich weiß jetzt, dass du eben nicht aus Berlin kommst, ist ja auch egal, aber es ging da eben auch um thematische Dinge, die innerhalb von Berlin waren. Da haben wir gesagt, nein, wir möchten einen Finanzantrag haben vom LV Berlin, damit alles über Schreibtische geht und so weiter, um die Ordnung zu wahren. Jetzt weitere Kleckerkram-Sachen dazu machen, 500 Euro hier, 250 Euro da, 300 Euro hier, bin ich auch nicht dabei. Bitte dann auch hier tatsächlich den LV da nochmal anhauen und das auch auf freundliche Art und Weise. Ich glaube, das wird funktionieren, dass es dort eine Beschlusslage gibt. Ja, danke, Dennis. Wir sprechen aber über einen Antrag, der jetzt nicht vom LV Berlin kommt. Aber die Aussage ist deshalb trotzdem richtig. Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Antrag? Okay, die beiden im Sprechenraum, nämlich als noch immer im Sprechenraum und nicht mit Sprechwunsch. Wir haben keine weiteren Wortmeldungen mehr und ich würde gerne zur Abstimmung kommen. Dieses Mal fange ich wieder von oben an und sage, dass ich mich gegen diesen Antrag ausspreche. Paki? Sorry, ich bin raus. Also ich habe es jetzt nicht so ganz verfolgen können. Du willst deine Stimme gar nicht abgeben. Nee, ich enthalte mich. Ah, du enthältst dich. Okay. Dennis. Ich halte die Handparade natürlich für wichtig und dass es auch finanziert wird. Aber auch hier bei diesem Antrag bin ich dagegen. Ralf? Der Ralf ist im Moment nicht sprech- oder hörbereit. Daniel? Dagegen. Bernd? Ja, ich muss leider auch dagegen stimmen. Ich würde dazu anfügen wollen, dass wenn die Finanzierung ernsthaft gefährdet ist, dass man dann nochmal redet, aber im Augenblick dagegen. Und Jojo? Diesbezüglich schließe ich mich Bernd an. Hey, wir verstehen uns heute diesbezüglich tatsächlich mal sehr gut. Ja, auch dagegen. Dann stelle ich fest, dass... Mit der Option, dass wenn es tatsächlich gefährdet ist, dass wir dann nochmal drüber reden können, aber so lange dagegen. Gut, dann stelle ich fest, dass dieser Antrag abgelehnt ist. Ich schließe mich jetzt nicht nochmal mit denselben Worten den Meinungen von Bernd, Jojo und so weiter an. Bestenfalls, wenn es Probleme gibt, melde dich bitte. So, dann sind wir mit den Anträgen durch, wenn ich das richtig sehe. Wir haben als nächstes die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung. Die sind, soweit ich weiß, noch nicht eingelesen. Vako, kannst du das bestätigen oder negieren? Das bestätige ich. Es ist nur ein Antrag. Das ist die Nummer 210446. Damit habt ihr ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Yay, wunderbar. Fantastisch. Danke, Vako. Gut, dann kommen wir, wenn der Ralf noch was sagen möchte. Ja, Ralf? Ja, nachdem man jetzt gerade weg war, der Vollständigkeit halber, ich war auch dagegen. Ich habe mich aber im Bett eingetragen. Okay, danke dafür. Dann wären wir in Zeile 596 beim Thema Sonstiges. Da steht jetzt nichts. Wenn jemand zum Thema Sonstiges einen Beitrag bringen möchte, bitte hochkommen in den Sprechenraum. Der Stone Pirate ist schon da. Schieß der los. Der Stone Pirate, aber der Bernd hat eine Wortmeldung. Wenn die wichtig ist, Bernd, und der Stone Pirate dich vorlässt, dann gerne. Mach mal, Bernd. Dankeschön. Wir haben das Thema der Sperrklauselklage noch, lieber Masch. Dann wäre die jetzt im Sonstigen abzuarbeiten, weil ich die in der Tagesordnung nicht sehe. Ja, wir hatten die aus dem letzten, von der letzten Woche in die Öffentlichkeit geschoben, weil wir die oder weil verschiedene Leute dagegen waren, das nicht öffentlich zu verhandeln. Ich erinnere mich. Und dann werden wir die gleich behandeln, wenn der Stone Pirate sein sonstiges Thema gebracht hat. Es handelt sich in diesem Sinne nicht um Sonstiges, sondern es geht um den Antrag Line Survey Comfort Update, Ticket Nummer 206470. Den wir in die nächste Sitzung geschoben haben, ja. Aber schieß los. Scheibenkreister. Okay, ja, mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich bei der nächsten Sitzung teilnehmen kann. Heute ist das auch wieder sehr knapp gewesen. Ja, deshalb schieß los, wir können das ja mitnehmen in die nächste Sitzung. Ja. Also, ich sehe auch schon ich habe jetzt auch mal die Kommentare im Pad. Brauchen tut man das Ding nicht wirklich, keine Frage. Nur wenn Sicherheitsupdate, ich komme, wenn es so kommt, weil ich momentan eins bis zwei Monate dazu, das Update, ein Update Parent einzuspielen. Wenn das Komfort-Update aktiv wäre, wenn man dann Lizenz-Key für hat, dann kann das jeder Administrator machen, der als erstes mal wieder in die Survey-Umgebung sich einloggt. Des Weiteren bin ich momentan bei der Bundes-IT zu klären, ob die Interesse daran hätten, eventuell so eine Lizenz zu teilen. Es geht hier schlicht und einfach tatsächlich darum, dass ich schrecklich als Hauptadministrator der Maschine weniger Arbeit habe. Danke dafür, Stone Pirate. Ich erinnere mich an meine konkrete Frage, die so eine Aufwandsbeschreibung in Stunden, Minuten, wie auch immer, je Zeiteinheit X, nennen wir es jetzt einfach mal. Wie viel Arbeit hast du, wenn du manuell updatest, jedes halbe Jahr? Wenn ich jedes halbes Jahr es machen, nur machen würde, müssen wir von der Prämisse ausgehen, es geht gut, dann bin ich innerhalb von 5 Minuten fertig. Wenn es nicht gut läuft, sitze ich eine halbe bis ganze Stunde dran. Wenn es richtig schlecht läuft, sitze ich einen halben Tag dran. Okay, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass du nur einmal im halben Jahr updaten sollst, sondern ich hätte gerne den kumulierten Aufwand pro halben Jahr genannt bekommen. Also pro halbes Jahr bin ich mit Skriptpflege bin ich dann bei 30 bis eine Stunde auf jeden Fall. Bin ich bei 4 Stunden. Pauschal, würde ich so pauschal so aus dem Bauch hinaus sagen. Okay, und die Lizenzkosten beziehen sich auf ein Jahr? Ein Jahr mit 99 Updates, das bin ich, wie gesagt, ich will auch erstmal noch abklären, ob auf Vorhalten Bundes-IT etwaige auch von, ich weiß nicht, ob die Bayern eventuell auch eine Line-Surveyor-Instanz haben, eine eigene, ist die Frage, ob man das dann ob man dann Lizenz teilt, weil ich habe ja auch schon im Antrag geschrieben, dass man problemlos 3 bis 4 Instanzen damit problemlos versorgen kann mit dem Anzahl von Updates. Es ist ja schließlich so, man bezahlt 99 Euro für ein Jahr, in dem 120 Updates mit inkludiert sind. Ist nun mal sehr großzügig. Okay, danke Stone Pirate. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen mehr Informationen zu dem Antrag und können ihn vielleicht in der nächsten Woche auch, wenn du nicht anwesend sein solltest, besprechen und idealerweise beschließen. Danke dafür. Okay. Gut, ich habe den Right of Parley im Sprechenraum. Der Bernd möchte aber ganz dringend zur Sperrklausel sprechen. Right of Parley, ist es was Wichtiges zu schon Besprochenem oder ist es was Neues? Es sind nur 2 Sätze, da bin ich durch. Und zwar ein kleiner Hinweis, auf dem Bundesparteitag wird es Nachwahlen zum Bundesschiedsgericht geben. Und es geht da um 3 oder mehr Positionen. Das war's schon. Dann danke für die Info. Bernd, wir sind jetzt beim Thema Sperrklausel. Du schießt bitte mal los. Ja, ich schieße da gar nicht lange los. Ich würde gleich gerne den Stab übergeben an den Michel, der da umfassend informiert ist und uns hoffentlich auch umfassend informieren kann. Ja, dann bitte ich den Michel hochzukommen in den Sprechraum. Hallo Michel. Jo. Ja, ich mach's kurz. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, der Landtag hat eine Sperrklausel für Kommunalwahlen beschlossen. Ich glaube, wir als Fraktion glauben, der Landesvorstand glaubt, dass das Ganze verfassungswidrig ist. Wir haben ein paar Verfassungsrechtler gefragt, die sagen, jo, das ist so. Wir hätten einen Prozessbevollmächtigten für den Prozess vor dem Landesverfassungsgericht. Den habe ich gefunden. Der hat uns auch, oder der vertritt auch die Fraktion in Sachen Präsidentschaft vor dem Landesverfassungsgericht und war auch unser Experte in der Verfassungskommission, ist Professor Bodo Piroth, der an der Uni Münster ja, Verfassungsrechtler ist. Wir haben mit ihm gesprochen. Es ging darum, dass er gesagt hat, dass eine Summe von 10.000 Euro für die Klage vor dem Landesverfassungsgericht er als Pauschale nehmen würde. Jetzt wird das Ganze wahrscheinlich nicht vor das Landesverfassungsgericht gehen, sondern geht stattdessen direkt nach Karlsruhe, weil ja die Verfassung geändert wurde, um die Sperrklausel einzuführen, und eine Verfassung kann nicht verfassungswidrig sein und das Landesverfassungsgericht kann nicht darüber entscheiden, ob die Landesverfassung gegen das Grundgesetz verstößt, und das ist eben unsere Sicht der Dinge. Es verstößt nämlich gegen die gleiche Gewichtung der Stimmen bei einer Wahl. Ja, da gibt es ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht zu, als Sperrklauseln von 5% auf Landesebene eingeführt werden sollten. Jetzt haben sie zwar die Prozentzahl niedriger angesetzt und trotzdem die Begründung des damaligen Urteils kann man 1:1 übernehmen. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das gewinnen werden in Karlsruhe. Allerdings kostet die ganze Geschichte in Karlsruhe natürlich ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ich würde jetzt die Summe deswegen nicht nennen, weil ich nicht mit Professor Piroth abgesprochen habe, ob wir das öffentlich diskutieren dürfen. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Fällt mir gerade so auf, während ich hier so sitze und in den Nachthimmel starre. Tut mir leid. Ja, trotzdem, danke Michel. Oder nicht trotzdem, Quatsch. Danke Michel. Dann würde ich gleich den Bernd dazu noch einmal hören wollen, und ich glaube... Wobei ihr werdet den Finanzantrag ja öffentlich abstimmen müssen. Im Moment. Ich habe noch eine Wortmeldung vom Dennis offen und den Stahlrabe und der Paki als Dritter, bitte. Dennis. Nee, ich hatte mich nicht gemeldet. Ja, ist jetzt mittlerweile mehr als 5 Minuten her. Okay, dann Stahlrabe. Du hast gerade gesagt, das wird vor dem Bundesverfassungsgericht teurer, natürlich teurer. Warum wird das vor dem Bundesverfassungsgericht deutlich teurer? Und wofür genau dient diese Kohle jetzt? Wer bekommt die? Das Gericht oder unser Vertreter? Oder was machen wir mit dem Geld? Ja, also, ja, also die Summe bekommt der Prozessbevollmächtigte für die Erstellung der Klageschrift und die Vertretung des Klagenden vor dem Bundesverfassungsgericht. Das wird deswegen natürlich teurer, weil die Begründung oder das Urteil eines Bundesverfassungsgerichts entsprechend anders begründet sein muss, als einfach vor das Landesverfassungsgericht zu ziehen. Vor dem Landesverfassungsgericht hätte man einfach das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nehmen können und sagen können, guck mal hier, da gibt's eine Entscheidung und jetzt entscheidet ihr bitte, ob dieses Gesetz, wenn es ein Gesetz gewesen wäre, entscheidet ihr bitte, ob dieses Gesetz diesem Urteil nicht doch widerspricht. So einfach ist es jetzt eben nicht, sondern jetzt muss eine bundesweite Recherche durchgeführt werden. Wo gibt es welche Sperrklauseln und wie wirkt sich das auf das entsprechende Parlament aus? Und das ist einfach mehr Aufwand. Die Summe bekäme der Prozessbevollmächtigte auch, um eine Hilfskraft einzustellen, die entsprechend juristische Texte sichtet und entsprechende Formulierungen macht, wie das halt bei Anwälten so ist. Also er würde eine Hilfskraft davon bezahlen und selbst die Arbeit leisten und gemeinsam würden sie daran arbeiten. Er wäre der Prozessbevollmächtigte. So, danke, Michelle. Ja, Rückfrage. Das heißt, das Gericht selber nimmt keine Kohle? Das Gerichtsverfahren kostet nichts. So. Und wenn wir aber gewinnen, ist die Kohle dann auf jeden Fall weg? Ja. Es gibt kein Geld rück. Was es dann gibt, ist ein gegen die Verfassung des Bundes verstoßendes Gesetz in NRW und entsprechende Außenwirkung. Danke, Michel. Dass wir das zu Fall gebracht haben. Ja, danke, Michel. Der Daniel hat meine Frage vorweggenommen. Der Paki wollte noch was sagen. Ja, meine Frage an Michel ist, wir haben da zwar schon drüber gesprochen, aber dass wir das hier auch nochmal öffentlich haben. Du hast das jetzt gerade in einem Nebensatz erwähnt. Eine positive Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, hätte die quasi Auswirkungen auf andere Sperrklauseln in anderen Landesverbänden, in anderen Bundesländern? War das eine Frage an Michel? Also ich kann das kurz beantworten. Eine positive Entscheidung in unserem oder eine Entscheidung in unserem Sinne des Bundesverfassungsgerichts würde kommunale Sperrklauseln in der entsprechenden Höhe NRW oder darüber obsolet machen. Danke, Michel. Da müssten dann neue Gesetzeslagen geschafft werden in den Ländern. Ja, und ich denke, wer, wenn nicht wir, sollte diese Klage machen. Jetzt lass mich noch eben ins Anfügen. Bitte. Bitte, ganz kurz nur. Warum ich so ein bisschen auch Druck mache und warum ich auch sofort nach der Entscheidung, ich bin ja direkt nach der Entscheidung im Landtag auch bei euch aufgeschlagen und ihr habt ja in einem ersten Beschluss auch diese 10.000 freigegeben. Warum ich das möchte, ich habe Informationen, dass sowohl die Linke als auch die, lass mich nicht lügen, was hier die ÖDP, genau, sowohl die Linke als auch die ÖDP, sowohl die finanziellen Mittel als auch die Verbindungen haben, eine solche Klage anzustrengen. Und ich weiß von der Linken eindeutig, dass sie das machen wollen. Die wollen das sogar mit uns zusammen machen. Von daher, wenn wir da der Early Bird sein wollen, müssen wir jetzt zuschlagen. Lass mich noch eben was zum Zeithorizont sagen. Wenn ihr das jetzt beschließt und ich bin morgen wieder im Büro, ich habe den Vertrag sozusagen, diese Vereinbarung, unterschriftsreif bei mir liegen. Wenn ich also den Paki zu greifen kriege, haben wir das Ding, dann würde das morgen quasi offiziell auch an Professor Pirot gehen. Seine Aussage ist, Ende August ist die Klageschrift fertig und dann könnten wir nach Karlsruhe damit gehen. Ja, danke, dass du auch die Zeitschiene nochmal kurz angesprochen hast, Michel. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir keine Summe in den Raum stellen können, können wir schlecht auch eine Summe beschließen. Ich frage mich, wie wir das. Pass auf, ich mache das jetzt, ich übernehme da auch die Verantwortung für, weil ihr ja Finanzanträge grundsätzlich in der Form öffentlich abstimmt. Es geht um 25.000 Euro Pauschalpreis. Danke, damit hätten wir auch dieses für den Beschluss zumindest vorhandene Problem gelöst. Also es geht um eine Aufstockung des bereits vorhandenen Umlaufbeschlusses von 10.000 Euro um 15.000 Euro auf insgesamt 25.000 Euro sozusagen, genau. Wunderbar, ich sehe, da ist doch schon entsprechendes ins Pad geschrieben worden. Der Bernd hatte eine Wortmeldung. Ich auch. Dann bitte erst Bernd und dann Bucky. Ich glaube, der Jojo war wieder mal vor mir dran. Der Jojo hat doch gerade. Weiß nicht, ob das seine Wortmeldung war. Jojo? Ja doch, ich hatte die Nachfrage okay, nach dem Budget, aber das hatte Maschke. Masch, ja, achte bitte ein bisschen auf die Wortmeldungen, danke. Alles gut. Also, ich wollte tatsächlich auch auf den Punkt ab, möglicherweise gemeinsam mit anderen Gruppierungen, Parteien zu klagen, sich beteiligen zu lassen etc. Dass die Linke jetzt sowieso klagen wollen, ist für mich eine neue Information. Nichtsdestotrotz stehe ich dazu, was ich vor einigen Tagen auch dazu gesagt habe. Ich würde das, wenn wir den klagen, würde ich das gerne auch öffentlichkeitstechnisch, pressetechnisch ausschlachten wollen. Das heißt also, dass die Piraten klagen und nicht die Linken mit den Piraten zusammen, wobei dann nachher wieder die Beschwerden kommen, dass die Piraten regelmäßig unter den Tisch dabei fallen und dann nur die Linken irgendwie genannt werden. Ich würde das gleichzeitig auch als, ich sag mal, als willkommenen Anlass sehen wollen, da Öffentlichkeitsarbeit mit abzuhandeln und von daher zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Danke, Bernd. Paki? Eine kurze Ergänzung vielleicht nochmal, wenn ich darf. Ich sehe, der Wastl ist nicht da. Der Wastl sah das in der vergangenen Sitzung fundamental anders. Der sprach von einer Gefährdung der Demokratie und selbstverständlich kann man und muss man und soll man da auch andere Gruppierungen mit reinnehmen. Ich finde, das sollte erwähnt werden, auch wenn Wastl nicht da ist, weil dieser Standpunkt nicht unwichtig ist. Gleichwohl, ich sehe es fundamental anders. Danke. Paki, bitte. Ja, ich gehe mal direkt auf das ein, was Bernd gesagt hat, und es ist auch meine Meinung. Wir können den Linken und der ÖDP ja durchaus anbieten, dass die uns auch Spenden schicken. Ich habe vor, das in einer groß angelegten Spendenkampagne zu bewerben und auch öffentlichkeitswirksam zu begleiten, natürlich. Und da kann man eben den Kompromiss finden, dass wir sagen, wir nennen die Unterstützer namentlich, die halt eben einzelne Beträge gespendet haben, so dass die halt zusätzlich Publicity auf unserer Webseite bekommen, wo dann eben so eine Art Spendenkampagne oder eine Art Portal in der Webseite integriert mit verschiedensten Zahlungsmöglichkeiten und eine Anzeige darüber, inwieweit wir die Spende, die Klage schon finanziert bekommen haben. So ähnlich wie das bei Crowdfunding-Geschichten auch passiert, das geht mit WordPress, habe ich auch schon mit Bernd besprochen und soweit abgeklärt. Grundsätzlich groß angelegte Spendenkampagne und eben auch immer wieder Öffentlichkeit generieren. Zum Beispiel, wenn wir sagen, so, wir haben jetzt 10.000 Euro erreicht und dann nochmal dazu aufrufen, solche Punkte. Credentials bauen, also sprich kleine grafische Anteaserungen, dass man das eben auch auf anderen Webseiten präsentieren kann und dann auf diese Spendenseite verlinken kann. Eine Sache wollte ich noch anmerken, Michelle, du brauchst die Verantwortung nicht dafür übernehmen, dass die Zahl 25.000 bisher von dir genannt wurde. Die wurde nämlich im Verlauf der Sitzung recht weit am Anfang schon von irgendwem genannt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Danke, Paki. Dann noch meine 2 Cent. Ich habe eine Wortmeldung. Michel. Nee, mach es. Ich sag das danach. Okay. Ich denke, dass das eine Sache ist, auch wenn sie Kommunalwahlrecht betrifft, die in den kommenden Landtagswahlkampf hineinspielen wird. Und deshalb denke ich, dass wir das aus eigener Kraft und eigenständig anstoßen sollten. Jetzt du, Michel. Ja, ich habe 2 Dinge. Also erstens auf jeden Fall das, was Bernd gesagt hat, auf jeden Fall die Geschichte mit wir müssen vorkommen, und zwar müssen wir die Klagenden sein, sonst werden wir von den anderen einfach überrollt. Was ich aber für viel wichtiger halte noch ist, dass wir jetzt sehr gezielt vorgehen müssen. Spendenkampagne ist nett. Problem ist bei einer Spendenkampagne, dass ich Spenden vorher einsammle. Wenn ich einmal das Geld bereitgestellt habe, dann kann ich natürlich mir sozusagen das zurückspenden lassen, also zurückholen in Anführungszeichen. Aber es ist natürlich nicht so ein beteilige dich an der Rettung der Demokratie oder ähnliches. Wenn wir das jetzt machen, Ich weiß von Mehr Demokratie, dass sie ein großes Bündnis gegen diese Sperrklausel formen wollen. Die haben natürlich auch alle eigenen Interessen, sowohl die anderen Parteien als auch Mehr Demokratie. Aber es ist einfach so, wenn wir jetzt sagen, wir machen das, und das kann nur eine Partei machen. Es kann niemand anders klagen. Es kann nur eine Partei klagen. Sie muss betroffen sein. Sie muss auch zu den Wahlen antreten. Und das tun wir. Von daher, es können nur wir klagen oder die ÖDP oder die Linken. Es kann nicht irgendjemand klagen. Und deswegen gehen wir auf jeden Fall unter, meiner Meinung nach, wenn wir irgendeine andere Partei mit reinholen. Und wir gehen auf jeden Fall unter, wenn wir jetzt noch irgendeine Kampagne abwarten. Und was diese Rückspenden angeht, also ich werde eine entsprechende Summe zweckgebunden an den LV spenden, damit da Geld reinkommt. Aber es wird halt schwierig, hinterher zu sagen, guck mal, das sind diejenigen, die zurückgespendet haben. Ich glaube, man muss bei dieser Rückspendekampagne ein bisschen Fingerspitzengefühl an den Tag legen. Und noch ein letztes, ich weiß nicht, ob das schon in dem Beschluss mit drin ist, aber da ich den ganzen Kontakt habe und alles, ich hatte das mal in der Diskussion fallen lassen, es wäre nett, wenn ihr mir die Beauftragung für den ganzen Quatsch geben könntet, denn dann kann ich das koordinieren. Ich sitze da an den kurzen Schaltstellen und ich kann das alles auf einem kurzen Dienstweg machen, weil wir häufiger Kontakt haben. Und du wirst sicherlich auch herzlich und vielfältig mit uns kommunizieren. Danke, Michel. Ich habe jetzt noch den Bernd und den Dennis. Ja, vielen Dank. Also, was ich nochmal sagen wollte, ich hoffe, dass das nicht gefallen ist, als ich rausgeflogen bin. Wir haben, glaube ich, in ganz NRW im Augenblick sind wir in 2 Kommunen, wenn mich nicht alles täuscht, oder maximal in 3 über diese 2% gekommen oder über diese 2,5% gekommen. Das heißt also, das ist jetzt, hat auch mit der Landtagswahl im nächsten Jahr nur peripher zu tun, aber wenn wir überhaupt noch was bestellen wollen bei der Kommunalwahl 2020, ja, dann muss das Ding fallen. Ansonsten wird es extrem schwer, überhaupt noch irgendwie einen Seufzer, dass wir überhaupt noch einen Seufzer abgeben können. Ja, danke Bernd für die Meinung, obwohl ich ja denke, wenn wir in der nächsten Legislatur im Landtag wieder so eine geile Arbeit abliefern oder ne, und so weiter, dann sieht 2020 vielleicht anders aus. Der Dennis. Ich möchte das vergessen zu sagen, zu rocken. Bin auch dabei. Ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie eine Spendenkampagne irgendwie zur Diskussion stellen. Das ist jetzt auch gar nicht Bestandteil des Antrags, sondern ob wir als LV eben diese weiteren 15.000 Euro dafür zur Verfügung stellen. Danke, Dennis. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Vielleicht auch aus der Zuhörerschaft. Paki, ich habe dich vergessen. Entschuldigung, Paki erst. Ja, ich wollte nur ergänzen, dass ich da auf Michel zugehe und wir das nochmal in Ruhe besprechen, wie sich jetzt die Spendenkampagne genau gestaltet. Also bin ich bei dir, habe ich jetzt auch in der Schnelle nicht so dran drüber nachgedacht, ist aber auch noch nichts ist noch nichts festgebacken. Ein Punkt, wo ich mir jetzt nicht sicher sein bin, aber ich meine, wir haben dich schon beauftragt. Das wurde gerade im Mumble-Chat. Genau, jetzt sehe ich es auch. Okay, das wird gerade hochgepoppt. Danke. Ja, danke. Nochmal die Aufforderung an die Zuhörer, vielleicht eine Meinung dazu zu geben, wenn der Michel dazwischen gehen möchte. Ziehe ich den Part natürlich zurück. Der Starre hatte, glaube ich, eine Wortmeldung. Hat sich erledigt, ging auch in die Auftragung. Gut, danke. Gibt es noch einen wichtigen Punkt dazu noch, den ich gerne ergänzen möchte, weil das auch Ride of Pali gerade geschrieben hat, das sage ich gerade. Natürlich wird das auch beinhalten, also wir haben das ja gesehen, die Kreise haben schon teilweise gespendet, aber wir werden natürlich da auch auf die Landesverbände, die von dieser Sperrklausel betroffen sind, zugehen und auch auf den Bund, weil ich denke auch, dass das auf Bundesebene ein interessanter Punkt ist. Danke, Paki. Ich sehe den Korax im Sprechenraum. Ja, guten Abend. Ich hatte ja schon mal mit dem Paki und vorher drüber gesprochen, Spendenkampagne. Ja, ich verstehe den Michele, dass das jetzt ein bisschen schwierig wird. Ich weiß aber, dass eventuell auch Privatpersonen spenden würden. Die haben aber abgewartet, wer es denn wird, wegen dieses damaligen Nicht-Vorlegen der Vollmacht-Fuck-Ups. Ja, explizit deswegen, ja. Und ich habe mich erkundigt, ich kenne Bodo Pirot jetzt natürlich nicht so, ich habe aber Juristen gefragt und die sagen, das wäre absolut in Ordnung. Also von daher kann ich nur sagen, machen, auch wenn es natürlich jetzt erstmal schweineteuer ist. Ja, danke, Korax. Gibt es weitere Stimmen aus der Zuhörerschaft? 23, 24, 25, das scheint nicht der Fall zu sein. Haben meine lieben Vorstandskollegen oder dem Michel noch was zu ergänzen? Auch das ist nicht der Fall. Dann würde ich jetzt zur Abstimmung auch dieses Finanzantrages kommen wollen. Ich fange dann mal fang dann mal von. Sorry, der Finanzantrag ist noch nicht formuliert. Den müsst du vielleicht, Isan, mit eurer Hilfe noch formulieren. Ich bin nicht im Pad. Ja. Gut, aber du kannst ja ein Meinungsschild einholen, Masch. Ne, ich formuliere den jetzt einfach mal in die freie Luft und wir schreiben den dann nieder. Der Landesvorstand NRW möge ein Budget von 25.000 Euro zur Verfügung stellen, damit ein Beauftragter für uns vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Sperrklausel NRW auf kommunaler Ebene klagt. Du kannst ja Michel ruhig so nennen. Michel ist ja Beauftragter. Na, den meinte ich jetzt nicht, sondern den Herrn Professor, aber gut, der Michel ist ja schon Beauftragter. Moment, da würde ich Michel mal fragen, ob der Beauftragte da überhaupt genannt werden möchte in so einem Beschluss. Ich weiß nicht, da sollte man vielleicht wirklich mit Fingerspitzengefühl rangehen. Wir müssen den ja nicht namentlich nennen. Deshalb habe ich ja gesagt, der beauftragt jemanden zu beauftragen. Ganz kurz, ist das nicht eigentlich ein Antrag auf Aufstockung des schon beschlossenen Budgets? Das beschlossene Budget bezieht sich auf eine Klage in NRW und das jetzige Budget auf eine andere Klage. Ich weiß nicht, ob wir das nicht, das alte Budget verfällt ja damit, weil der Grund weggefallen ist und wir müssen dann jetzt ein komplettes neues Budget machen. Ich habe noch eins, Entschuldigung, wo du das gerade sagst, das ist noch vielleicht noch eine Info, es wurde auch vorhin gefragt, warum ist es natürlich teuer? Es könnte sein, dass nach der juristischen Auswertung rauskommt, wir müssen erst in NRW klagen. Dann wird das Landesverfassungsgericht NRW sagen, nee, und das weitergeben ans Bundesverfassungsgericht. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Also bitte schreibt nicht rein, wo wir klagen. Und selbst wenn wir vom Europäischen Gerichtshof gehen würden, bitte schreibt nicht rein, wo geklagt wird. Guter Sicherheitstipp. Okay. Kannst du das, was du gerade beschrieben hast, Michel, mit in Euros quantifizieren? 25.000 Euro pauschal, egal wo geklagt wird und egal, ob das durch mehrere Instanzen geht oder eine. Okay, verstanden. Gut, Bernd hat noch eine Wortmeldung. Ja, das ist ja schon mal eine sehr wichtige Information, Michel. Aber die Ergänzungsfrage ist, würde uns denn der Kollege, wenn nach seiner Prüfung alles dafür spricht, dass wir mit der Klage keinen Erfolg haben, würde uns denn der Kollege davon in Kenntnis setzen und sagen, Jungs, spart das Geld, lasst es lieber, weil es bringt nichts? Also für den rein hypothetischen Fall natürlich. Es gibt keinen hypothetischen Fall, weil die Prüfung hat er schon pro bono gemacht. Und die Prüfung sagt, wir werden Erfolg haben, nach seiner Ansicht. Alles klar, danke. Gut, ich denke, damit ist zu diesem Antrag alles gesagt. Er ist jetzt formuliert, ich lese ihn kurz vor. Der Landesvorstand NRW möge ein Budget von 25.000 Euro zur Verfügung stellen, damit jemand beauftragt werden kann, uns juristisch bei den entsprechenden Stellen zu vertreten. Der Antrag ist jetzt sicherlich, was die Formulierung inhaltlich anbetrifft, suboptimal, aber ich denke, er trifft das, was wir meinen. Ich beginne dann jetzt mit der Abstimmung von oben. Ich unterstütze den Antrag. Paki? Vaku will noch was sagen, kurz. Ja, dafür. Gut, Vaku zwischendurch in die Abstimmung hinein, bitte jetzt. Ja, Entschuldigung, aber ihr müsstet dann entweder feststellen, dass ihr die 10.000 Euro aufhebt oder ihr müsst einen Ergänzungsantrag machen. Ja, eigentlich müssten das 15.000 sein, weil die 10 haben wir schon beschlossen. Pass mal auf, wir beschließen jetzt hier die 25 und den 10er, den heben wir im Umlauf wieder auf. Ja, das gut. Klingt das gut. Dann schickten ihn mir bitte in den Umlauf. Vor allem, weil warum wir das nicht aufstocken können, weil da eben noch Landesverfassungsgericht drin steht in dem alten Antrag. Den heben wir einfach im Umlauf wieder auf und passt dann. Und um das kurz vorwegzunehmen, ich bin auch dafür. Gut, ich denke, wir können so verfahren. Ich denke auch, dass wir uns da einig sind und nicht im Nachgang in Schwierigkeiten laufen werden. Dann frage ich den Dennis nach seiner Abstimmung. Dafür. Ralf. Dafür. Daniel. Dafür. Und vielen Dank, Michel. Bernd. Dafür. Und der Europa-Jojo hat das ja schon gesagt. Dann haben wir damit einen absolut einstimmigen Beschluss. Moment. Und ich gratuliere uns allen dafür, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, auch wenn das heute eine sehr, sehr teure Vorstandssitzung bislang gewesen ist. Paki. Ja, ich weiß, dass ich jetzt mit Sicherheit den einen oder anderen vom Kopf stoßen werde mit meinem Vorschlag. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich das mache. Ich weiß nicht, ob die Sitzung aufgezeichnet wurde, aber ich kriege da bestimmt jetzt kurz eine Rückmeldung, Masch. Die wird aufgezeichnet. Okay, regulär ist es so, dass wir diese Vorstandssitzungen, diese Aufzeichnung von Vorstandssitzungen publizieren. Ich stelle hiermit den Antrag an den Landesvorstand, dass wir diese Sitzung nicht publizieren und diejenigen, die aufnehmen oder aufgenommen haben, dann anschließend die jeweilige Aufnahme löschen. Kannst du noch kurz eine Begründung dafür geben, bitte? Die Begründung ist die, dass wir unseren politischen Gegnern damit letztendlich eine Vorlage liefern würden. Und ich denke, dass wir genügend Feinde haben, die diese Aufnahme weiterleiten würden an die entsprechenden Gremien. Und das würde ich gerne verhindern. Wortmeldung. Wenn Sie nicht jetzt schon mitgehört haben, Paki, reicht es dir denn, wenn wir nur einen Teil der Aufzeichnung nicht veröffentlichen? Antrag ist doch klar, den Paki gestellt hat. Also der ist doch, da gibt es doch kein Problem. Stahlrabe hatte Wortmeldung. Ja, das glaube ich, aber ich habe eine Frage gestellt, die ich gerne beantwortet haben möchte. Herr Paki hat die ganze Sitzung nicht zur Veröffentlichung beantragt. Ich stelle die Frage auf. Ja, oder man schneidet den Teil raus, wo wir das Thema diskutiert haben. Ich weiß Danke. Nicht, lass uns Danke. Das einfach mal diskutieren. Danke, Paki. Ihr könnt mich auch gerne überzeugen, dass ich da falsch liege. So, der Michel blubbert die ganze Zeit. Schieß los, Michel, und dann haben wir noch eine Wortmeldung. Ja, tut mir leid, das ist mit dem Plumble hier ein bisschen schwierig, weil ich habe keine Ahnung, vielleicht kann mir das mal jemand demnächst zeigen, wie ich in einen anderen Kanal schreibe, als ich eigentlich bin. Also, wir brauchen diesen Teil nicht rausschneiden, weil es gibt also sowohl mehr Demokratie als auch die anderen Parteien wissen, dass wir klagen wollen und wissen auch, dass wir Budget dafür bereitgestellt haben. Das ist schon, das haben wir verlautbart direkt nach der Entscheidung. Als ihr die 10.000 bereitgestellt habt, sind wir mit einer Pressemitteilung raus, die auch entsprechend aufgenommen wurde von den Leuten, dass wir klagen werden. Punkt. Die Frage, die im Moment sich stellen, ist, ob es Chancen gibt, mit uns zusammen das zu machen. Ich habe nächste Woche ein informelles Gespräch, wie gesagt, mit mehr Demokratie. Wahrscheinlich wird da auch jemand fahren. Die werden mir wahrscheinlich in meiner, wie ich jetzt erfahren habe, Funktion als Beauftragtem Honig um den Mund schmieren. Lass uns das zusammen machen. Die wissen das also schon. Wir brauchen hier nichts rausschneiden. Okay, dann ziehe ich den zurück. Danke, Michel. Danke, Paki. Stahlrabe, bitte. Naja, dann hat sich die Wortmeldung auch schon fast erledigt. Erstens wäre dieses Ansehen sinnlos. Das hätte man sich vorher überlegen müssen. Zweitens haben wir ja uns intern schon abgesprochen über diesen Antrag und genau beschlossen, das öffentlich zu machen und öffentlich zu diskutieren. Von daher wäre das dann völlig sinnentleert. Und ich sag mal, mit unseren piratigen Prinzipien brauche ich gar nicht anfangen. Aber es hat sich ja eh erledigt. Danke, Stahlrabe. Dann würde ich jetzt die Abstimmung, die eben bis zum Ralf einschließlich jeweils Zustimmung hatte, fortsetzen und den Stahlrabe um sein Votum bitten. Hä? Hä? Welche? Welche, wo, was? Waren wir schon durch? Nee. Wir waren durch. Dann machen wir das jetzt für die Isan nochmal, weil ich glaube, die Isan hat das jetzt... Es war einstimmig angenommen. Du hast sogar darüber noch sinniert, dass... Alles... Gut, prima, dann pflegt diese Isan das nach. Der Bernd möchte schon wieder sagen. Ja, trotzdem Wortmeldung, Bernd. Schieß los. Ja, Marsch, vielen Dank. Also über Dinge, die obsolet sind, brauchen wir nicht großartig zu diskutieren. Aber der Michel bringt mich da halt auf die nächste Frage. In der Tat, nämlich was seine Beauftragung angeht. In welche Vollmachten umfasst denn so eine Beauftragung? Weil wenn tatsächlich mehr Demokratie, die Linken oder sonstige Vereinigungen ihm den Vorschlag machen, ja, lass uns doch mal beteiligen, dann wäre mir zumindest mal sehr recht, wenn eben die Beauftragung dann nicht so weit umfänglich wäre, dass Michel quasi in Eigenverantwortung sagen könnte, jawohl, mach das und finde ich gut, ihr seid mit drin. Also wir haben ja nur eine eindeutige Meinungsäußerung jetzt hier vom Vorstand abgelassen und auch diese Frage wurde erörtert. Und dieses Mandat nimmt der Michel mit und ich bin ganz, ganz sicher, daran wird er sich halten. Ja, ich wollte es einfach nur nochmal klar und deutlich machen. Ja, das ist auch gut so, Bernd, aber ich glaube, dass die Formulierung der Beauftragung sich nicht so weit erstreckt hat, wie du es gerade angesprochen hast. Auch ich bin der Auffassung, zumal der Michel sich selber genauso geäußert hat, dass da nichts kaputt gehen wird. Michel, möchtest du dazu noch ein letztes sagen, du Blubberst? Geh weg, du Scheißmücke. Ja, ich möchte dazu was sagen. Ich sehe die Beauftragung nicht für irgendwelche Verhandlungen mit anderen Parteien. Das ein informelles Gespräch zum Kaffee, das es eh gegeben hätte. Es kommt nur jemand von der Linkspartei dabei, weil die haben eben, wie gesagt, alle eigenen Interessen. Ich werde denen mitteilen, dass wir sie nicht brauchen und dass wir alleine klagen und dann sollen sie halt gucken, was sie so vorhaben und machen. Dadurch, dass bei uns durch diese Zusage der 10K die Arbeit schon begonnen hat, sie jetzt gerne anfangen, jemanden zu suchen, sie werden nicht schneller sein. In der entsprechend fundierten Ausarbeitung einer Klageschrift für Karlsruhe. Von daher, bring it on. Ich werde an diesem, was ihr jetzt hier beschlossen habt, überhaupt gar nichts ändern und auch über gar nichts verhandeln. Ich werde einfach nur den Kontakt halten zu den Prozessbevollmächtigten und euch regelmäßig informieren, wie der Stand der Dinge ist. Weil er ja nun mal kein Parteimitglied ist, weil er nicht hier im Mumble ist in Vorstandssitzung oder ähnliches. Gut, prima. Danke, Michel. Danke, ciao. Dass du das machst, Michel. Wir haben keine weiteren Wortmeldungen, wir haben kein weiteres sonstiges Thema und wären damit am Ende dieser Vorstandssitzung, wenn sich nicht gleich noch ein NÖ-Teil für die Vorstandsmitglieder anschließen wird. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren und beigetragen haben zu einem sehr fruchtbaren, wenn auch in Zahlen teuren, in teure Beschlüsse niedergeschlagen haben. Der Jojo möchte noch was sagen. Genau, da ich leider erst später dazugekommen bin, möchte ich kurz Zeile 79 ergänzen, meinen Tätigkeitsbericht. Ich bin gerade so halb in Sommerpause, mache deswegen nicht viel. Ab und zu ein paar Umläufe und zudem versuche ich immer noch Menschen für die Yuppies zu begeistern und bin da gerade in Sachen Yuppies auf informellem Wege ein bisschen aktiv. Danke, Jojo, dann haben wir das auch vollständig. Magst du das gleich noch im Pad nachpflegen? Das wäre cool, wenn das zum Protokoll nachgetragen werden könnte, weil ich gerade nur mit Tab drin bin. Okay. Dazu Fragen zu meinem Tätigkeitsbericht? Mal in den Zuschauerraum, Zuhörerraum oder vielleicht aus dem Vorstand? Danke für die Frage, Jojo, aber es scheint keine Frage dazu zu geben. Ich sehe gerade die Frage im Pad. Pali fragt Lupis. Sorry, Jojo, kannst du bitte aufhören, den Marsch? Sorry, aber hör bitte auf, den Marsch zu unterbrechen. Der hat Sitzungsleitung. Ja, wir kommen sorry, klar. Sorry, alles gut. Genau, ich habe es auch gerade gelesen, Yuppies, darauf wollte ich kurz eingehen. Yuppies sind die jungen Piraten. Mein Job, weshalb ich in den Landesvorstand gewählt wurde, ist es, die jungen Piraten auf NRW-Ebene wieder aufzubauen. Und dafür versuche ich gerade Menschen zu begeistern und bin mit Altvorständen und so weiter. Also da mache ich gerade viel, aber das ist informellen Weg. Sobald es da was Näheres gibt, werde ich da noch weiteres zu vermelden. Danke, Jojo. Du warst jetzt zuletzt ein wenig gestört zumindest bei mir angekommen. Ich weiß nicht, wie es den anderen gegangen ist, aber wir sind jetzt damit durch. Wir haben alles vollständig. Und ich würde jetzt diese Vorstandssitzung für den heutigen Tag beschließen wollen. Der nächste Termin, die nächste Vorstandssitzung wird stattfinden am 4. August, auch wieder beginnend ab 20.30 Uhr. Ich möchte mich bei allen, die zu dieser Vorstandssitzung hier beigetragen haben, recht herzlich bedanken und wünsche euch noch eine schöne Restnacht. Damit beschließe ich. Danke, tschüss. Yay. Tschö. Marco, machst du aus? Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.